Ein wenig Disziplin, ein Spender aus Gewohnheit, ein wenig Disziplin, miete eine Meinung. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Hallo, hallo, hallo, da sind wir wieder. Timmermann traut sich nicht. Der hat sein Mikrofon ausgemacht und möchte euch nicht. Der schämt sich. Ich laber so vor mich hin und merke nicht, dass das Mikro aus ist. Sehr gut, hervorragend. Guter Einstieg. Irre, olympisch förmlich. Olympisch eben. Oh, hast du den Mottotag gegoogelt? Ich gucke gerade nochmal eben. Ich habe das irgendwo hier in der Liste. Da. Sind wir heute den 27. oder was? Heute ist der 28. 28. da ist nichts. Nein, Quatsch. Tag des Kaffeesatz. Tag des Kaffeesatzes in Deutschland. Ja. Und Welttag des Naturschutzes. Das ist schon besser. Tag das der Vollmilchschokolade. Ist jetzt auch nichts per se Schlechtes. Genau. Und Tag der Seenotretter. Das ist diskutabel. Nee, echte Seenotretter gut, Stepperbande schlecht. Sehr diskutable. Wenn der Franzose sagen würde. Diskutable. Was war denn da gestern? Was geht vorgestern? So schlimm. Vorgestern. Ich fand es echt gut. Du fandest es gut. Ich fand die Feier an sich fand ich gut, ja, dieses Ding da mit den androgynen Menschen da, die niemanden repräsentieren, der da im Publikum saß, das fand ich auch ein bisschen überflüssig. Aber ich habe mal versucht, mich nicht so zu stören und den Rest fand ich okay, ja. Weißt du schon. Du nicht so. Hör ich mal raus. Nee, ich fand das alles irgendwie sehr grotesk. Ich habe jetzt wirklich nur mir eine Zusammenfassung angeguckt, bevor sie alle weggestrikt worden sind, weil irgendwie sind ja ganz viele Leute, die auf Twitter Ausschnitte davon gepostet haben, dann hinterher Copyright-striked worden. Okay. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja, aber ist das wirklich, ist das Europa, ist das Frankreich, was wir da gesehen haben? Ist das irgendwie... Ja, ich habe nur wieder mich ein bisschen auch an die Fußballmeisterschaft erinnert gefühlt, wo sie auch gesagt haben, es ist doch, soll aber doch unpolitisch sein. Und dann kommt der Veranstalter und mischt das Politische rein. Ne? Smört das so richtig drüber über alles. Ne? Die Israelis dürfen keine Äußerungen machen zu den Geiseln, weil die dürfen nicht politisch sein. Aber das hier ist auch nicht politisch offensichtlich, obwohl ja eigentlich alles politisch ist. Also müssten die alle gar nichts machen da bei so einer Olympiade, wenn keine politischen Äußerungen erlaubt sind. Ja, und das dieses Bild, was wir da sehen... Das hat mir als Anhänger der olympischen Götter natürlich besonders wehgetan, aber ich kann auch die Christen verstehen, die über das Abendmahl, diese Abendmahl-Nachäffung im Hintergrund nicht begeistert waren. Ja, habe ich auch sofort gerufen hier. Gotteslästerung. Aber und ich weiß nicht, was hat noch schlimmer, die Feministenbilder, die sie da hatten, diese Köpfe. Da waren noch einige Feministen, die sie auf Listen mussten unbedingt. Dann kam der Typ vom ARD, hat gesagt, ja... Alles Benachteiligung, Unterdrückung damals und tralalala, wo ich mir dachte, jetzt kriege ich mal ein Hörnchen. Deswegen, weil die mal benachteiligt worden sind, muss ich einen Typen sehen, der bei so einer Veranstaltung seine Klöten rausbaumeln lässt. Ja, zumal es ist auch die Frage, ob das so stimmt. Ne? Das ist eben einfach, da habe ich zum Eurosport drüber geschaltet und Sigi Heinrich hat gesagt, hier eine Reminiszenz an die Frauen, die Frankreich gut geholfen hat oder so, die Frankreich gut geholfen haben oder irgendwie so eine Art. Also ein bisschen andere Bewertung, einfach ein bisschen wertfreier vor allen Dingen. Ne? Was hat das denn aber alles mit Sport zu tun, dieses Gehopse und dieses Sexualisierte? Und das ist, glaube ich, ganz viel Mode gewesen. Ne? Mode. Ja, Paris, ich meine, Paris ist eine Modestadt und einer der größten Sponsoren ist Louis Vuitton. Aber trotzdem, gerade auch das hat, man macht da auch nicht, da laufen da auch nicht irgendwelche Flaschen als Parade, wenn Coca-Cola nächstes Mal wieder sponsert, hoffe ich. Das ist mein nächstes Mal wird sowieso der absolute fucking mega super GAU. Da zieht man am besten eine polarisierte Brille auf, bevor man sich das anguckt, weil das ist in L.A. 2028. Und das, ich meine, das wird das hier noch um einiges toppen, nehme ich an. Nee, ich finde es auch, manche Leute sehen ja sogar satanische Vibes darin. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht, aber die haben vor allem halt diese Performance mit der Enthauptung von hier Marie Antoinette, wo ganz viele kopflose Königinnen da in dem Fenster rumstanden und dann Blut praktisch aus den Fenstern geschossen ist und so. Viele Leute interpretieren da ja eh extrem viel rein. Was der Kopfstoßmann bei einer Olympiade zu suchen hat, weiß ich auch nicht. Ja? Ist das das Beispiel, das ihr Kindern geben wollt? Ja? Man kann brutalst einen Gegenspieler attackieren, aber ein paar Jahre später kräht kein Hahn mehr. Fairness und so. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen und der Mammon auch. Da war das ganz verrückt. Da durften bei der Olympiade keine Profisportler antreten. Ja. Da durften da nur Leute antreten, die das eben nicht als Beruf ausüben. Wie haben Sie das denn geregelt, dass Sie das eigentlich doch immer noch als Amateurspiele hochhalten oder nicht? Oder ja, nee, aber das hat man natürlich, irgendwann hat man halt die kommerziellen Möglichkeiten der Olympiade oder der Olympischen Spiele vielmehr entdeckt. Mhm. Und dann hat man das ganz schnell gekippt, weil ich glaube, Tennis war damals ein großer Driver mit so, mit diesen ganzen Tennispersönlichkeiten aus den 80ern und so. Ja, und ich meine, warum? Und es ist wieder, warum müsst ihr euch an Dingen vergreifen, die euch nicht gehören, liebe queere Gemeinde? Weder das Christentum ist jetzt besonders queer, noch irgendwie ist die griechische Mythologie irgendwie was, wo ihr einfach was rausgreifen könnt, meiner Meinung nach, und es so grotesk. Warum macht ihr nicht eure Sachen? Ist die queere Kultur nur auf alles irgendwie bunte Schnurrbärte zu malen, oder was? Sich an einer katholischen Kirche auszulassen, ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall eine gewisse Tradition natürlich in dem. Ja, aber dann mach doch auch einen schwulen Mohammed dazu. Wo ist denn die fucking Gratismutter auf dem Schiff? Mhm. Ich meine, aus geht's nicht, das ist klar. Ne? Das würden sie sich im Leben nicht trauen. Um Gottes Willen. Aber irgendwie 2,5 Billionen Christen, Milliarden Christen auf der Welt. Kann man schon mal vor den Kopf stoßen, weil der eine Typ gerne seine Hoden irgendwie an der frischen Luft haben will und der andere sich gern blau anmalt. Was soll das? Was ist das für der? Jemand hat gesagt, irgendwie, das hat sich die Eröffnungszeremonie hat sich angefühlt wie die Abschlusszeremonie für die Menschheit. Ja. Also, das warum müssen wir immer weiter degenerieren? Ich verstehe es nicht. Warum geht alles nur noch um Ficken? Ich verstehe es nicht. Waren wir schon mal weiter? So bunt, wie die da gezeigt wurden und so, so sind die nicht eigentlich nochmal. Gut, in Paris vielleicht ein bisschen mehr, aber auch nicht so, so bunt nicht. Ja, keine Ahnung, was sie da zeigen wollten. Ne? Also, sie haben ja auch vor allem ganz wenig Zuschauer nur gezeigt. Gut, dann als die Leute mit der Fackel da ein bisschen näher und den dran waren. Dann hat man mal ein paar Leute gesehen, aber man hatte ja fast den Eindruck, dass sie das vermeiden wollen, dass irgendwelche normalen Menschen gezeigt werden. Und es ist wie immer. Diese Kirmes war früher auf dem. Irgendwann war die auf einmal ein Teil vom ESC, die Kirmes. Und dann kriecht die wie so ein Kriechöl in alle weiteren Bereiche drin. Jetzt sind wir bei der Olympiade. Was weiß ich, wo das noch überall ankommt. Keine Klassikkonzerte mehr ohne dahinter einen Chor von kopulierenden Transmenschen und so, weil für die Gerechtigkeit. Hey, for the Lords, ne? Oder so. Für die eigenen. Ja, aber wie gesagt, wo sind die anderen Religionen in eurer Feigheit? Ihr könnt eine tote Religion angreifen und eine, die sowieso alles mitmacht, die sich inzwischen benimmt wie ein Bettvorleger. Gott ist queer. Jesus ist queer. Gut, vielleicht wollten Sie euch noch eine Regel hinweisen, weil ich glaube, das IOC schließt Transmenschen auch nicht aus, sondern lässt sie einfach bei den Frauen mitlaufen. Nein. Es gibt keine, also es ist verboten worden. Die Teilnahme von Transmenschen an praktisch den. Die waren auch eine Weile ziemlich unschlüssig, was sie damit machen sollen. Ich glaube auch nicht, dass das in L.A. Bestand haben wird. Womöglich, dass es dann Und dann wird es rausfliegt, normalisiert. ja. Und dann haben wir die ganze Leah-Thomas-Scheiße wieder. Weil sie haben wieder was gefunden, woran sie es aufhängen können. Ja, wenn dann der erste afrikanische oder sagen wir mal ein bisschen rückständige Staat oder so verliert oder ja, gegen, weil in oder von einer Transfrau oder was die Medaille geklaut wird, dann ist aber erstmal richtig Rappel im Karton, würde ich sagen. Das könnte dann so, dass der Anfang vom Ende solche Dinger werden. Also, dass wir uns dagegen irgendwie auflehnen, das scheint ja nicht so richtig in Sicht, ne? Und ja, was willst du auch machen, wenn die Leute da so eine Feier machen, gestalten und das sieht dann hinterher so aus, ja, da bist du ja dem auch ausgeliefert als Zuschauer, ne? Sowieso. Gab es Wenn denn ich nicht beim Griechen. letzten Mal diesen Gewichtheber, diesen Transgewichtheber, der auch nicht gewonnen hat, wo sie dann irgendwie gesagt haben, so nach dem Motto, ja, ist doch alles halb so wild? Ja, man könnte ja vielleicht auch das Refugee-Team mit einbeziehen, ne? Die sind ja alles halb so wild und so. Oder was gab's denn noch eins? Ja. Ja, Taiwan gibt es ja auch nicht, ne? Gibt es ja auch nicht mehr. Das ist jetzt Chinesische Republik Taipei oder so. Ja. Ja, und Russland, russische Athleten dürfen nur unter keiner Flagge antreten. Das Genau, gibt das ja auch, ja. russische. Ja. Ja, Aber das ist auch schade. Ist sowas. das fehlen eine Menge gute Sportler, würde ich sagen, ne? Ja, Und gut. halt auch wieder geschichtsvergessen. Ich meine, wir wissen natürlich, dass das auch 1980 in Moskau und 1984 in L.A., warum sind die eigentlich schon wieder dran, auch so war, dass Leute boykottiert haben oder nicht da waren. Aber da war es eher so, dass die Leute selber gesagt haben, wir gehen da nicht hin, weil das ist beim Erzfeind. Und Leute halt davon auszuschließen, steht halt völlig gegen den klassischen Gedanken der Olympischen Spiele, die halt auch eine Friedenszeit waren, in der man eben gesagt hat, hier steht der Sport im Vordergrund. Es ist aber auch so ein bisschen wie, wenn man Gastgeber ist und irgendwie jemand sagt, ich komme aber nicht, wenn der kommt oder so. Ja, dann lädt man natürlich nicht den ersten aus oder so, sondern man erhält beide Einladungen aufrecht und sieht dann, wer kommt. Ne? Also Und der Konflikt kommt halt dann, da hat sich das IOC aber geändert, das würde ich ja nur sagen. Ne? Ja. wenn du als IOC da vor dem Problem stehst, Saudi-Arabien bietet viel Geld, sagt aber, es macht halt so ein Firlefanz nicht mit. Zum Beispiel. Ja, wie sowas wird passieren. Ne? Aber jemand hat Vergleich gepostet halt zwischen den Spielen 2000, war das 2004 in Athen? Oder Kann sein, ja. 2002 Ja, ich oder meine. so? Das stimmt, da gab es aber auch diesen Streit, dass sie eigentlich ja 2000, glaube ich, in Athen sein wollten oder so. Nee, 1996, weil das Oder wäre die 96, ja, genau. 100-Jahr-Feier gewesen von den ersten Olympischen Spielen in Ah, sie Athen. durften erst 2004 wieder, ja. Irgendwie sowas, ja. Und wenn du da dir die Eröffnungsfeier anguckst, wie viel Stil und Traditionsbewusstsein und Würde, ein Wort, das heute irgendwie anscheinend gar nicht mehr vorkommt, in dieser Aber Zeremonie enthalten war. Sowas Feierliches, das muss man nicht dekonstruieren. Das hat was, was die Menschen mitgenommen hat durch seine Feierlichkeit. Aber das verstehen diese Arschlöcher nicht. ich habe denn die Erinnerung, dass 2012 in London das auch schon so war, dass die Eröffnungsfeier vor so komischer, fragwürdiger Ja, da hatten sie irgendwie Bilder war. Voldemort, der da rumgelaufen ist Ja, und Harry zum Potter Beispiel. Kinder und so ein Scheiß. Ich weiß auch nicht, was das soll, so wirklich. Aber ja, alter Mann schreit die Wolken an, habe ich halt das Gefühl. Aber was soll's? Ja, und ey, wenn das jetzt mal angenommen ist, ist halt ein Trend, dass da rumtransofiert wird oder so. Ja, auch so eine, dann das, kommt das mal in so eine Veranstaltung und dann ist das da und dann ist es beim nächsten Mal nicht mehr da, dann ist es eben wieder weg. Ist auch, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht so hochhängen. Also wenn Leute wie soll man sagen, von echt schlecht reden über andere Religionen oder so, dann berichten oder ne, eben Gotteslästerung mit dem Abendmahl und so, das finde ich schon ein bisschen negativer, sagen wir mal so. Es ist halt nicht so ein Modetrend, ne? Wird länger bleiben und so. Da ist nicht von auszugehen, dass das so schnell wieder weg ist, wenn da tatsächlich Hass besteht oder sowas. Das passiert ist, wenn man die ärgern will, dann werden die weiter geärgert. Ja. Also, wie gesagt, jetzt mit dem Trans halte ich immer noch ein bisschen für eine Mode. Schauen wir mal. Ja, und warum müssen 0,2% der Bevölkerung in der Form bei einem Ereignis, was nun wirklich nichts mit Sexualität zu tun hat, warum müssen die eine Bühne für Sachen bekommen, die an eine große Menge anderer Leute vor den Kopf stoßen werden? Ich Ja. meine, Man sieht vor allen Dingen, dass es Naja, überflüssig also ich ist, würde ne? jetzt auch Man nicht braucht es sagen, dann dass nicht. irgendwas mit Sport jetzt generell nichts mit Sexualität zu tun hat, würde ich jetzt nicht Okay. behaupten. Mal Sport. Sport. Naja, Körperlichkeit halt. Also es hat ja jetzt nichts mit Sexualität zu tun. Ich habe Ja, gesehen, die klar. deutschen Und das, was Turnerinnen die da tragen machen, hat jetzt. ja auch nichts mit Sexualität jetzt wirklich zu Ja, tun. man Also, lernt sich, ja glaube ich, auch doch, kennen im olympischen Dorf. sie präsentieren ihre Sexualität. Ja. Sie repräsentieren ihre Sexualität. Naja. Ja, Und die Sportler leben es einfach nur. Ne? Ja. dann wiederum hat aber alles dann damit zu tun, weil wenn irgendwelche Leute irgendwo rumstehen, ihre Sexualität repräsentieren, dann tun die das ja Also hier. wenn eine Also. bärtige Frau in einem Glitzerkleid da irgendwie rumspringt und irgendwie laszive Bewegungen macht, dann ist das für mich eine Präsentation der Sexualität mehr als irgendwie andere Sachen. Aber Fun Fact, die deutschen Turnerinnen tragen jetzt lange Hosen, um vor den gierigen Blicken geschützt zu sein. Das war aber, glaube ich, vor 4 Jahren auch schon so. Da könnte er echt aufatmen. Da gab es auch schon so beschissene Artikel darüber. Ich kann mich erinnern, ja. Ich finde das auch damals schon doof irgendwie. Ich weiß nicht, weggucken kann man ja eigentlich nichts. Was soll denn, was ist das Problem? Keine Ahnung. Ja, wir müssen ja selber wissen, wie sie sich anziehen. Ist mir auch nicht so wichtig halt. Ja, der Typ, der das gemacht hat, hat noch nie mit sowas zu tun gehabt, ist selber queer. Also wir haben ja wieder einen wunderbaren Fall von DEI, würde ich sagen. Oh, du bist queer, möchtest du nicht unsere Eröffnungsveranstaltung machen? Ja, die Musik war mir zu alt, ne? Also da waren wirklich viele alte Scheißlieder dabei. Ne? Gut, Imagine ist okay, ne? Aber so ein paar Sachen. Ja, die kenne ich schon nicht mehr. Kann man eben nicht mehr so gut hören, finde ich. Aber Celine Dion hat zum Ja. ersten Mal seit 100 Jahren performt, glaube ich. Ja, seit 4 Jahren, glaube ich, haben sie gesagt, hätte die nicht mehr, hätte die keinen Auftritt mehr gehabt. Und dann gleich sowas, ne? Ist das schon nicht ohne, klar. Was war denn mit ihr? War sie krank oder so? Ich weiß gar nicht Die genau. hat irgendeine unheilbare Krankheit, irgendeine Also, Nervensache, glaube ich, oder sowas. ja, okay. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich gucke mir den Scheiß nicht an. Aber Je ich nach bin noch Sportart. nie, da gibt es weder ein Snooker-Turnier noch ein GT-Rennen, deswegen ist es für mich Ja, sportlich eher das stimmt. uninteressant. Ich bin ja Freund von Turmspringen, ne? Wenn so zierliche Mädels am 10-Meter-Brett stehen und dann irgendwie einen 6,5-fachen Salto mit dreifacher Schraube machen oder so, das nötigt mir Respekt ab, gebe ich Ja, zu. Respekt nötigt mir das auch, aber ich würde es mir jetzt nicht 2 Stunden lang angucken. Okay. Am Ende ist es halt jemand, der sich in der Luft dreht und dann irgendwie eintaucht. Was man auf jeden Fall sich nicht angucken muss, sind Sportlerinnen mit Hijab. Jedenfalls nicht, wenn sie französische Sportlerinnen sind. Denn Frankreich unterbindet diese Bekenntnisse sozusagen. Jedenfalls für muslimische Athletinnen. Kritiker sagen, hier gelte zweierlei Maß, schreibt die Tagesschau. Weiß jetzt nicht genau, was meinen Sie damit zweierlei Maß? Müssen wir eben nachgucken. Aber eigentlich ist das in Frankreich eben üblich, dass das nicht, ach so, zweierlei Maß, weil muslimische Athletinnen anderer Länder können natürlich mit dem Hijab auflaufen. So habe ich das verstanden. Und ja, sicher ist das irgendwie zweierlei Maß. Aber die Franzosen haben das ja schon länger verboten, dass da irgendwie im Schwimmbad Hijab getragen wird oder sowas. Und das finde ich auch schon länger ein bisschen problematisch, weil man dann eben Frauen dazu zwingen muss, im Prinzip sich auszuziehen oder so. Auch nicht so schön eben. Ja, aber müssen sie selber wissen, wie sie das machen. Aber die französischen Sportlerinnen, jedenfalls muslimische, werden nicht mit Kopftuch auflaufen oder Hijab, Niqab oder wie die Dinge alle heißen. Ne? Die haben halt noch eine funktionierende laizistische Vorschriften. Ja, sie haben das vorgeschrieben und sie ziehen das auch durch, ganz genau. Darum geht es wohl hauptsächlich. Ne? Ich denke, beim Hijab geht es wahrscheinlich um eine Anordnung von diesem Team, denke ich mal. Die werden dann wahrscheinlich gesagt haben, so nicht, oder ihr seid nicht im Team, können sie ja machen, ist ja deren Team. Und das andere mit der Verschleierung, da geht es, glaube ich, um diese richtige Verschleierung, die man in Frankreich in der Öffentlichkeit gar nicht mehr tragen darf. Also dieser Ach so. Niqab mit dem Schlitz. Ja, aber es steht ja auch in dem ersten Satz von der unteren Überschrift hier: Wer Frankreich repräsentiert, darf in dieser Rolle keine religiösen Bekenntnisse äußern. Ja, der Schlitz im Kopftuch ist schon ganz schön religiös. Ja, aber um den Das geht es ja Kopftuch. wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, so. Ja, sowas, Das hier genau. ist ja nicht der Schlitz. Der Schlitz ist ja, wenn Genau. nur der Schlitz da ist, von den Augen. Ja. Und in der Also ich. Montur kannst du aber in Frankreich nicht irgendwie Staatsdiener werden oder so. Und das ist auch richtig so. Das sollte in Deutschland genauso sein. Und Ja. das wird ja auch ständig angegriffen. Versucht man Ja, ja hier sicher, auf der auch. Arbeit kann man die gerade vorschreiben, ist ganz normal. Ne? Das ist Da wird ja legst du über einfach vielfach den gemacht. Heat ab. Außerdem können die Oder Franzosen du doch eh bist nicht Hijab sagen, oder? Hijab. Ijab. Ijab. Hijab. Le Ijab. Ich weiß nicht, wie die so sagen. Aber Kahn fragt, ob sie dann auch Kreuzketten verbieten. Ich gehe mal davon aus, dass du die auch nicht sichtbar tragen darfst. Also eine Kette beim Sport ist wahrscheinlich sowieso eher Nee, unüblich. ist eher eigentlich unmöglich. Nee, Kreuzketten sind, glaube ich, nicht verboten. Weiß ich aber nicht genau. Also, die kannst du ja unterm T-Shirt tragen, so. Es ist also wie eine geheime Botschaft. der polnische Sender hat, der TVP hat einen Journalisten abgezogen. Und zwar wegen der Äußerung. Eine Welt ohne Himmel, ohne Nationen und ohne Religion, das ist eine Friedensvision, die alle ergreifen soll. Leider ist es die Vision des Kommunismus. Und dann musste er nach Hause jetzt, also durfte nicht mehr, durfte dann wohl nicht mehr weiterarbeiten. Es ist aber in Polen, ist glaube ich auch so, dass die wieder eine linke Regierung haben, oder wie war das? Ne? Da hat sich, glaube ich, die Peace-Partei ist ja, glaube ich, abgewählt worden. Und ja, die Linken entsprechend sind da ja empfindlicher, das weiß man ja. Hier zeigt es sich wieder. Babiarz, du sprichst die Wahrheit. Genau, sein Sender distanzierte sich. Meh, meh, meh. Be Und dann gegenseitiges Verständnis von Toleranz, Versöhnung, das sind nicht nur die olympischen Grundideen, sie sind auch die Grundlage für die Standards. Und dann Dem von denen Werte. sich das Neue, ja genau, von denen sich die Medien leiten lassen. Willkommen im DEI-Wahnsinn, liebe Polen. Ihr habt es selber eingebrockt. Ja, Wer neue linke Tusk wählt, Regierung. kriegt von der Leyen, kriegt George Soros, kriegt den Regenbogen, kriegt den Hijab. Und das ist die Vision des Kommunismus. Auf jeden Fall. Tja, die Wahrheit ist nicht immer lecker. Für die anderen in dem Fall. Ein Gespenst geht um in Europa. Das fliegt schon ganz schön drüber, habe ich den Eindruck. Naja, ich kann Nickel von ARD. Wie zu erwarten, hat die Reaktion des RBB auf die Äußerung des beliebten Humorikers El Hotzo, nämlich seiner Entlassung beim RBB aus dem irgendeiner Radiosendung, die er für die gemacht hat, hat die Gemüter auf der linken Seite eher ein wenig erhitzt. Und natürlich wird hier dem NDR, nee, mit dem MDR, oder was MDR? Ah nee, das war, ja, ich war. Hier sind die Anstalten durcheinander irgendwie gerade. Ah, es geht um eine andere Geschichte mit dem MDR, okay. Also der Zapp vom NDR hat mit dem MDR gesprochen, weil es um darum geht, was passiert, wenn nach einem Höcke-Sieg in Thüringen der Medienstaatsvertrag gekündigt wird. Die ARD so mutmaßt hier, der Autor wird von Angst regiert und ist wie ein Kaninchen hakenschlagend auf der Flucht. Und sein erster Beleg dafür ist El Hotzo. Und dass jetzt eine angekündigte Veranstaltung der ARD Buchlounge im Literaturhaus Nürnberg abgesagt wurde. ARD Kultur hat, und hat die veranstaltet, der MDR hat die Federführung. Und die Begründung war, aufgrund der aktuellen Entwicklungen hat ARD Kultur entschieden, die für heute geplante Buchlounge abzusagen. Wir bitten dafür um Verständnis. Und er sagt, nee, das steht hier wirklich, nee, kriegt ihr nicht mein Verständnis. Was das Literaturhaus Nürnberg in weiser Voraussicht auf seiner Homepage veröffentlicht hatte, ist richtig. Da steht nämlich, das Literaturhaus Nürnberg e.V. ist ein Ort des Diskurses und ein Lernort in Sachen Demokratie, ein Ort der Auseinandersetzung, des Argumentierens und auch des Aushaltens von Positionen, die von der eigenen Meinung abweichen. Auch wenn wir die menschenverachtenden Äußerungen von El Hotzo keinesfalls teilen, möchten wir mit ihm darüber auf dem Podium sprechen, auch darüber, wie er seine Medienpräsenz nutzt und wie er mit der Verantwortung dabei umgeht. Ja, kann ich mir vorstellen, was da, ich meine, guckt euch mal seinen Republika-Vortrag an, wie er mit seiner Verantwortung umgeht und wie er seine Medienpräsenz nutzt zum Hetzen. Und Verantwortung übernimmt er einfach keine. Die begründungsfreie Absage zeigt, dass die ARD keine Strategie hat. Sie weiß nicht, wie sie im laufenden Kulturkampf agieren, sich positionieren, vielleicht sogar überleben will. Leute, ihr habt euch schon vor Jahren mit dem Rücken an der Wand gefühlt, wenn Michael Hahnfeld in der FAZ über die GZ lästerte. Dabei gab es damals gar keine Wand. Die gibt es jetzt und ihr macht das Kaninchen. Also, weil sie halt überhaupt reagiert haben, natürlich, auf diese rechte Kampagne wahrscheinlich wieder gegen El Hotzo oder so, macht die ARD sich schon angreifbar und die sollte doch bitte sich im Kulturkampf positionieren. Am besten natürlich als Sturmgeschütz auf Seiten der Wokeness, wie es seit Jahren Usus ist. Und wehe, die tanzt mal aus der Reihe und sagt, nee, ihr seid alle nette Leute, aber irgendwie Menschen den Tod wünschen, das finden wir nicht so gut. Wehe, das ist Feigheit vor dem Feind, dann bist du ein Kaninchen, das Haken schlägt. Die Stöckchen, die den Öffentlich-Rechtlichen in Zukunft hingehalten werden, sind im Vergleich zu El Hotzos Post viel größer. Die Kaninchen werden springen, springen, springen. Wie sagte AfD-Gauland noch? Wir werden sie jagen. Du, du, du. Oh, da hat man wieder eine ordentliche Hose voll, ne? Da kommt der Höcke mit der Schrotflinte und schießt das ARD-Kaninchen einfach über. Mann, dieses System zu überarbeiten, ist überfällig, oder? Das erstickt an seinen eigenen Pensionszahlungen. Ja, zum Beispiel auch das, ja. Es ist abgestanden wie 3 Jahre altes Mineralwasser. Ja, es wird ganz doll dran festgehalten, auch an diesen abgestandenen Methoden sozusagen. Weil so never change a running system mäßig, ja. Ja, und deswegen müssen Menschen sich Grausamkeiten wie den Fernsehgarten angucken oder sowas. Weil ja. Das einfach mal so produziert wird. Aber der Ross ist doch so sympathisch. Ross. Und was weiß ich, 30 Kulturmagazine, die nur irgendwie Wokeness, Wokeness, Wokeness, Wokeness, Wokeness, Wokeness machen. Das ist alles wichtig. Und da darf bloß keiner dran rütteln. Ja. Halt die Ohren steif, Hase, würde ich sagen. Ja, Hotzo vor the Wind, oder was? Ja. Was Schulen gegen zunehmende rechtsextremistische Vorfälle tun können. Hakenkreuz, Hitlergrüße, Nazi-Parolen. Die Zahl rechtsextremistischer Vorfälle an Schulen in Hessen ist erneut deutlich gestiegen. Woher kommt der Hass? Wie können Lehrkräfte darauf reagieren? So, und jetzt frage ich euch zwei, was ist der Hass, den die Schüler getan haben, der diesen Artikel nötig macht? Stolzmonat? Mammon? Fidji D'Agostino? Ja, genau. Es geht eigentlich hier nur um Gigi D'Agostino. Also vorne fängt man an mit Hakenkreuz, Hitler, Grüße, Nazi-Parolen. Und dann kommt, ja, für die Jugendlichen war es kurz vor den Sommerferien die letzte Woche Schule überhaupt. Wie üblich feierten die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen in passender Verkleidung ihren Motto-Tag auf dem Schulhof der Kopernikus-Schule in Freigericht, mein Kinzigkreis. Dazu lief laute Musik. L'amour toujours, der rund 20 Jahre alte Partyhit, der spätestens seit dem viral gegangenen Video von Sylt als rechtsextreme Hasshymne bekannt ist. Wie viele Personen die rechtsextremen Parolen dazu mitsangen, kann der Schulleiter Ulrich Meyer im Nachhinein nicht mehr genau sagen. Er sei erst später dazugekommen. Zeugen sprechen von 20 bis 40, sagt er. Das ist schon sehr viel und lässt Rückschlüsse auf die Haltung der vor allem Schüler, aber auch Schülerinnen zu. Und das finde ich ganz schön perfide, irgendwie. Dass sie da mitsingen, lässt das eben nicht zu. Ja, eben, das ist lächerlich. Sie kommen da später selber drauf in dem Artikel, aber an der Stelle schon hätte er das brechen müssen, meiner Meinung nach. Und hätte sagen müssen, nee, aber es ist vor allem die Provokation und die Grenzüberschreitung. Ja. Mir fallen dabei hier so die alten Ärzteplatten ein. Nachdem das Schlaflied und Geschwisterliebe und Claudia zensiert waren, hatte jeder ein Tape davon. Jeder hatte ein fucking Tape davon, einfach weil es indiziert war. Weil es cool war, die Platten zu haben, die du nicht haben darfst. Jo. Und genauso ist es für die cool, die Songs zu singen, die du nicht singen darfst. Es ist auch cool, wenn sie sich darüber aufregen in der ersten Show. Boah, guck mal, wir geschafft haben. Sogar ja, genau. Ja, wir haben es Scheiße in die erste Show geschafft. Krass. Ja. In der Folge sei es zur Auseinandersetzung mit anderen Schülerinnen und Schülern gekommen. Es hat richtig gefunkt, erzählt Meier. Und ja, das sind die Aufgehetzten, ne, die eben immer darauf hören, wenn einer sagt, ja, muss man aber eingreifen, dann muss man was sagen, dann muss man mal den DJ darauf hinweisen, dass das Lied nicht in Ordnung ist oder so ein Scheiß. Ja, solche, die eben eingreifen. Und dennoch, in der zweiten Pause an diesem Tag wird er noch einmal gerufen. Wieder dasselbe Lied, diesmal eine kleinere Gruppe. Oh mein Gott. Meier bezeichnet die beiden Vorfälle an dem Tag als unglaublichen Rückschlag für seine Schule, die sich als Europaschule unter anderem in Demokratieprojekten und mit Anti-Mobbing-Aktionen für ein demokratisches Schulleben einsetze. Lol, wir haben ja Anti-Mobbing-Aktionen und jetzt raus, ihr Nazis. Genau. Das kommt sowieso vom Ministerium und betrifft alle Schulen, nehme ich mal so an. Also braucht er sich auch nicht so einen fertig machen, dass sie sich da was ausgedacht hätten oder so. Ja, das betrifft, glaube ich, nicht mal alle Schulen. Also die haben ja dieses komische Schule gegen Rassismus-Ding irgendwie, was ja erstmal ganz vernünftig klingt, aber da sind ja wohl auch diese Blue-Eyed-Workshops mit enthalten, die wiederum nicht vernünftig sind, sondern Leute einschüchtern. Und ihnen dann irgendwie erzählen, so ja, weil wir dich jetzt eingeschüchtert haben aufgrund deiner Hautfarbe, man weiß jetzt, wie es den anderen Leuten geht, die ja auch hier pausenlos eingeschüchtert werden aufgrund ihrer Hautfarbe. Ja. Was aber wiederum Quatsch ist. Auch weil ein Drittel ihrer Schülerinnen und Schüler einen ausländischen Pass habe oder aus Familien komme, in der eine andere Herkunftssprache als Deutsch gesprochen werde, interpretiere er die Gesänge als eine starke Gefährdung des Schulfriedens, sagt Meier. Das ist vielleicht auch so. Gesänge. Ja, findest du? Ja, das liegt aber nicht an denen, die singen. Die wollen ja eben nur ein bisschen provozieren und ihren Spaß haben. Aber sich dann eben provozieren zu lassen, ne? Das ist doch das, was den Ärger dann produziert. Der Fall an der Kopernikus-Schule scheint besonders heftig zu sein. 30 Schüler. Oh mein Gott, 30 Schüler. Aber nicht erst seit dem viral gegangenen Sylt-Video werden in Hessen ähnliche Vorfälle bekannt. Etwa im Februar an einer Schule im Landkreis oder Ende Juni am Wilhelms-Gymnasium in Kassel wegen derselben rechtsextremen Parolen zur Partymusik. Ich dachte schon, die hätten noch ein anderes Lied angestimmt. Das wäre dann fast noch schlimmer gewesen. Ne? Je nachdem was. Die Fälle sind nur einige Beispiele von insgesamt 87 rechtsextremen Vorfällen an hessischen Schulen, die seit Jahresbeginn beim Kultusministerium erfasst wurden. Ihr habt es allen Ernstes. Ihr habt, sie melden, ihr habt 16-Jährige, die ein provokantes Lied gesungen haben, so geht als das nicht. Rechtsextremen Vorfall eingestuft. Haben sie euch ins Gehirn geschissen beim Kultusministerium? Oder was genau ist das Problem? Könnte aus dieser präventiven Gedanken kommen, dass man früh alles registrieren muss, um vorbereitet zu sein, wenn es dann mal... Aber... Was weiß ich. Ich meine, die SPD redet ja auch wie war das denn nochmal? Von Vorbereitung gegen Behinderung oder eben sowas. Dass es eine Vorstufe gäbe, dann könnte man Behinderung verhindern oder so. Ganz komische Theorie eben. Prävention. Paradox. Ja, aber Prävention gegen aufgekratzte Jugendliche oder was? Ich meine, wisst ihr noch, als sie alle Angst haben, dass die Leute Tide Pods essen und dann gab es den super scharfen Chip und jetzt gibt es den super salzigen Chip. Die werden immer Unsinn machen. Habt ihr das nicht irgendwie aus der Geschichte gelernt? Und das halt als... Einen deutlichen Anteil daran haben laut Ministerium die Gesänge zu L'amour toujours. Genauso wie Hasspostings. Okay. Ach so. Also nehme ich mal an, dass ungefähr 70 von dem ganzen Scheiß am L'amour toujours sind und 10 Hasspostings. Noch häufiger sei es um Hakenkreuzschmierereien, das Zeigen des Hitlergrußes oder das Rufen von Nazi-Parolen gegangen. Wie? Einen deutlichen Anteil haben die Gesänge, aber noch häufiger sind Hakenkreuzschmierereien Zeigen des Hitlergrußes. Das kann ich mir irgendwie so nicht vorstellen. Das, aber wenn das ist die Provokation schon ein bisschen ausgeufert. Und wir wissen ja, wenn ein afghanischer Mann den Hitlergruß zeigt, wird das als politisch motivierte Kriminalität rechts gezählt. Wenn das ein syrisches Kind tut, in der hessischen Schule wahrscheinlich auch, nehme ich an. Genauso wie das Singen halt rechtsextrem. Was passiert mit Schülerinnen und Schülern, die sich extremistisch äußern? Mögliche pädagogische Maßnahmen in solchen Fällen reichen laut dem Kultusministerium von einfachen Gesprächen über den Ausschluss von einzelnen Unterrichtsklassen und Schulveranstaltungen hin bis zu einem Schulverweis. Im Einzelfall müsse nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit abgewogen werden. Wenn es zu polizeilichen Ermittlungen kommt, kann extremistisches Verhalten auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Im Fall von Freigericht laufen aktuell noch die Ermittlungen, die laut der Polizei inzwischen bei der Staatsanwaltschaft liegen. Auf so eine Idee, wie dagegen argumentieren, kommen sie nicht los, ne? 16-jährigen Schülern mit einer Anzeige das ja, aber Leben ehrlich, irgendwie ey. Kaputt machen. Seid ihr noch ganz dicht? Zumal doch es wohl schon Urteile zu dem einen Teil der Parole gab, die gesagt haben, das ist eben nicht strafbar, das zu äußern. Woher kommt der Anstieg, ist die Frage. Ja? Sind die Zahlen auf ein gesteigertes Bewusstsein bei Lehrkräften und Schulleitungen zurückzuführen? Diese Vorfälle als rechtsextrem zu benennen. Sind rechtsextreme Haltungen unter jungen Menschen tatsächlich so viel stärker verbreitet als noch vor ein paar Jahren? Ich denke, dass beides zutrifft, sagt Manuel Glittenberg von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik, die DGD. Die DGD berät unter anderem Schulen zum Umgang mit Antisemitismus und Rassismus. Ich wette, ich finde in deinem Koffer alle möglichen Pamphlete von der Antonio-Stiftung, Manuel. Durch die aktuellen Ergebnisse bei Europa- und Hessenwahlen habe sich eine gesellschaftspolitische Atmosphäre gezeigt, in der Menschen, die ein prinzipiell antidemokratisches Bild haben, Rückenwind verspüren, dass sie sich rassistisch, antisemitisch oder auf eine andere Art diskriminierend äußern können. Seit wann verändern Wahlen, was man sagen darf? Gleichzeitig sei in den vergangenen Jahren die Problemwahrnehmung für rechtsextreme Bedrohungen gewachsen, nicht zuletzt nach den Anschlägen von Hanau. Da haben wir wieder meinen Lieblingsfall, wo ein Geisteskranker zu einem Hardcore-Nazi gemacht wird, damit es schön ist, damit es besser passt ins Narrativ. Und Halle. Dann gibt es die Beratungsstelle Rote Linie in Marburg. Marburg, oder wie wir Gießener sagen, die sowjetisch besetzte Zone. diese Vorfälle gab es an Schulen schon immer, aber etwa seit 2018 erleben wir hier einen deutlichen Anstieg, der mit der gesellschaftlichen Entwicklung korrespondiert. Vereinzelt gäbe es nun sogar Fälle an Grundschulen. Die hatten wir sonst nie. Ja, was gibt es denn auch seit ungefähr 2015? Habt ihr da mal drüber nachgedacht, dass Leute vielleicht einfach sich ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlen im eigenen Land? Das Klima ist anders geworden, was Toleranz angeht, sagt Uwe Petersen vom Wilhelmsgymnasium in Kassel, auf dessen Fluren vor den Sommerferien dieselben Parolen gesungen wurden wie in Freigericht. Er macht die Corona-Pandemie mitverantwortlich. Was? Während die Kinder und Jugendlichen lange zu Hause waren, sei der Diskurs der gesamten Gesellschaft enger geworden. Das Klima ist bei uns anders geworden, was Toleranz angeht. Das macht Petersen neben dem aktuellen Vorfall daran fest, dass mehrfach Pride-Flaggen abgerissen worden seien, die man an der Schule aufgehängt hat. Ja. Und wenn man ehrlich wäre, würde man sich mal fragen, wer die denn abgerissen hat. Aber das tut man hier nicht und sagt, das waren die Rechten. Das waren die gleichen Rechten, die auch dieses Lied singen, nehme ich an. Weil das ist einfacher, als drüber nachzudenken, wie die Einstellung der muslimischen Schüler zu Queerness und dem ganzen Kram ist. Manchmal sei es jedoch schwierig zu unterscheiden, ob Grenzen einfach aus jugendlicher Lust an der Provokation überschritten würden oder tatsächlich ein rechtsextremes Weltbild zugrunde liege, räumt Petersen ein. Vermutlich ist es eine komplexe Mischung. Ich meine, es ist auch so ein bisschen extrem, weil die Maßnahmen ja auch, also die Vorstellungen, die Erwartungen so extrem sind an die Jugendlichen. Ja? Wenn die da keinen Bock drauf haben und dann dagegen sind, dann machen sie das halt auch mal auf extreme Weise und zeigen eben einen Hitlergruß oder so. Natürlich ist das nicht in Ordnung, aber. Ja, und die machen das halt, weil. Das zeigt schon ein bisschen, wie auf was für ein Level die angekommen sind, das meine ich so ein bisschen. Ne? Ja, das ist nun mal halt das Maximum Edgelord-Level in Deutschland, jo. So ziemlich halt damit anzufangen. Und ne? Ja, wenn du meinst, das ist möglich in der Schule. Wer will Edgelordiger sein als 15-Jährige? Ja. Aber ich meine, es geht damit auch einher, dass man den anderen klar machen möchte, dass es irgendwie zu weit geht, was sie da machen. Wenn man selber dann zu weit geht, oder? Ja. Auch der andere Schulleiter räumt ein, in Bezug auf die Gesänge während der Mottowoche habe sicher auch bewusste Provokation eine Rolle gespielt. Gleichzeitig wisse er, dass es an seiner Schule Jugendliche gäbe, die völkisches Denken gut hießen und dies auch im Unterricht zeigten. Ja, die wird es überall an jeder Schule geben. Ich meine, wir hatten auch Leute von der Jungen Union damals in der Klasse und damals war die Union noch ein bisschen was anderes als heute. Die auch hart rechte Ideen hatten, ja. Die sind immer da. Das wirst du halt in der Demokratie auch nicht ändern. Das heißt, du steckst die ins Umerziehungslager. Da stehen Lehrerinnen oder Lehrer, die so eine Diskussion im Unterricht mitbekommen, schon von der Frage, wie geht man jetzt vor? Und dann, wichtig sei hier zu vermitteln, sagt der Experte. Wir sind nicht einverstanden mit dem, was sie sagen und denken, aber wir sind an ihrer Person interessiert. Wir sind nicht gegen sie. Ja, komm her, lass dich brainwashen. Komm, wir sagen dir, was richtig ist. Wir sind doch an deiner Person interessiert. Dass es Lehrkräften schwerfällt, sowas einzubauen, weil es als Störung im Unterricht wahrgenommen wird. In der Praxis bedeutet das aus Sicht des Soziologen Manuel Glittenberg, dass die Schwelle, ab der Pädagoginnen und Pädagogen tätig werden sollten, nicht erst bei eskalierten Situationen wie beispielsweise Hakenkreuzen und Hitlergrüßen ansetzen solle. Auch die Lehrkräfte müssten die Wahrnehmung für Alltagsrassismus schärfen. Willst du das denn verhindern, dass einer so ein Ding da irgendwo hinschmiert? Aufs Klo womöglich. Also der Herr Glittenberg empfiehlt, dass man möglichst niederschwellig interveniert. Also so kann man Gewöhnungseffekte vermeiden. Auf dem Klo wartet, ob einer mit dem Edding reinkommt oder so. Dann sagen die, hey, wird nicht gemalt. Ich weiß es auch nicht. Man müsste darauf schauen, was entsprechende Aussagen oder Taten potenziell für von Rassismus betroffene Mitschülerinnen und Schüler bedeuten könnten. Schulen seien dann gefordert, klar deutlich zu machen, wir sind für alle da und niemand muss Angst haben, dass wir bedrohliche oder verletzende Wirkungen von Rassismus nicht ernst nehmen oder unter den Tisch kehren. Was ist mit den ganzen anderen Mobbing-Sachen? Macht ihr euch da auch so stark oder ist es nur Flavor of the Week? Man hört ja alle möglichen Geschichten. Also es gibt noch die Copernicus-Schule hat dann noch eine Präambel veröffentlicht, der steht, jedem einzelnen Fall von respektlosem, rassistischen oder anderer Weise diskriminierendem Verhalten werde man nachgehen, hieß es darin unter anderem. Ich meine, die sind so doof, die schreiben das. Schon eine Toilette diskriminiert, weil du unterscheidest ja, in welche du gehst. Aber ja, es sind alle Kolleginnen und Kollegen darauf eingestellt, dass dieses Thema ganz viel Aufmerksamkeit haben muss, sagt Schulleiter Meier. Wie bereits in den vergangenen 3 Jahren wird es damit bereits am ersten Schultag nach den Ferien losgehen, in Form eines Projekttags zum sozialen Lernen. Großartig. Erinnere mich an die Schlagzeile, dass sich hier in irgendeiner Schule beim Projekt Woche Vielfalt 130 Leute krank gemeldet haben. Ja, genau. Und was wollen Sie den Jugendlichen dann erklären, warum sie das Lied nicht singen sollen oder so? Ja, das wissen die schon, glaube ich. Wollen die, glaube ich, nicht erklären. Ja. Die singen das ja deswegen. Es ist so dumm. Das ist... Ja, wie man das ist, wenig pädagogisch, finde ich. Das tut so, als würde es den anderen, oder hat so den Eindruck, als würden sie das nicht durchschauen oder so. Auch wenn sie es ja dann irgendwie doch durchschauen. Halten sich nicht dran oder so. Komisch. jedenfalls. Wie unpädagogisch finde ich das. Man muss halt auch sagen, die Länder, das sagt der Sanakan hier auch im Chat, die Länder, die so einen Unsinn nicht machen, die haben halt einen Vorteil einfach bei der Bildung, ne? Also. Ja, ich meine, ich weiß auch nicht. Länder oder so, die sich sagen, scheiß drauf, unsere Kinder sollen hier Dinge lernen, die wichtig sind, um unsere Wirtschaft voranzubringen oder ihnen Ausbildung zu ermöglichen und eben nicht irgendwie, welche Farbe von dem Regenbogen was bedeutet. Ja, die fehlenden Physiklehrer müssen irgendwie ersetzt werden durch irgendwas. Die Kinder sollen ja nicht früher nach Hause kommen oder so. Scheiße. Physik jetzt Gender. Ich finde es auf jeden Fall auch total fragwürdig, was meine Kinder jetzt mit den Tanzdings beibringen will und so weiter. Man wird das verkaufen als irgendwie, ja, dass man den Kindern beibringt, irgendwie nicht diskriminierend zu sein oder so. Das können die aber schon auch von Haus aus, glaube ich. Und außerdem geht es so bei Sexualkundeunterricht darum zu verstehen, was die Gefahren sind, wo die Kinder herkommen sozusagen, was da passiert. Und bei denen passiert eben nichts. Das ist völlig gleichgültig, das ist absolutes Privatleben. Das braucht man für nichts, für keinen Job oder sonst irgendwas. Das hat keinen Wert im Leben soweit. Oder es ist ja nur, hat keinen verwertbaren Wert, keinen Mehrwert, der daraus entstehen könnte. Was soll das? Ne? Ich finde es absolut überflüssig. Also, wie gesagt, aber die Toleranz, Mammon. Ja, genau. Und Toleranzunterricht, das kann ich ja jetzt schon sagen, was das befördern wird. Nämlich hier, dass die Leute sich wieder dagegen stellen bzw. provozieren. Ne? Mit Liedern oder was auch immer. Das ist doch absehbar. Ja, aber woher kommt das denn alles? Wo kommen denn diese ganzen Initiativen her? Wer betreibt denn diesen Unsinn? Oh, bin ich schon live? George Soros und das Europa, das er sich wünscht und wir fürchten sollten. Ein Artikel von Klaus-Rüdiger May in Tisches Einblick, wo er ein bisschen erklärt, Viktor Orban, diese Friedensinitiative, dass er jetzt deshalb ein Hauptbösewicht der EU ist, praktisch. Um dann auf den Herrn Soros umzuschwenken, der ja bekanntermaßen sein Vermögen gemacht hat, indem er rücksichtslos gegen Europa, England und das britische Pfund wettete. Aber Philanthropie, sagt er, ist ja das Gegenteil von Menschenliebe, nur ein Mittel, um noch mehr Geld zu machen. Allerdings unter dem Hütchen der Menschenliebe. Während das Pfund abgewertet werden musste und Großbritannien aus dem EWS ausschied, erzielte Soros Milliardengewinne. Soros Stiftung Open Society investiert Milliarden gegen die Demokratie, gegen die Freiheit, gegen die Souveränität der europäischen Staaten, die zu Kolonien einer absolutistisch regierenden EU-Oligarchie gemacht werden sollen. Soros Open Society ist in Wahrheit eine Closed Society, nicht Karl Poppers offene Gesellschaft, sondern Orwells 1984. Der Münchner Merkur empörte sich, Viktor Orban würde Verschwörungstheorien verbreiten, wenn er beispielsweise über Deutschland sagt, was viele Deutsche bestätigen werden. Es schmeckt nicht mehr wie früher, es riecht nicht mehr wie früher. Dieses ganze Deutschland ist nicht mehr das Deutschland, das unsere Großeltern und Eltern uns als Beispiel genannt haben. Orban fügte hinzu, dass Deutschland nun eine bunte, veränderte, multikulturelle Welt sei, in der Zuwanderer nicht länger Gäste seien. Ja, und warum ist das so, fragt der Artikel. Und er sagt, weil der Herr Soros einen Plan gemacht hat, nachdem die EU und auch verschiedene Regierungen in Europa vorgehen. Und dieser Plan ist keine Erfindung, sagt er hier, sondern wurde publiziert auch über Project Syndicate. Das fand ich interessant, das ist mir noch gar nicht untergekommen. Retro-Spieler-Grüße gehen natürlich raus an den alten Titel von Bullfrog. Das Project Syndicate ist eine internationale Non-Profit-Organisation mit Sitz in Prag, in der nach eigenen Angaben zurzeit über 430 Zeitungen und Zeitschriften aus 150 Ländern mit einer Gesamtauflage von fast 70 Millionen Exemplaren zusammengeschlossen sind. Das Syndikat verbreitet jährlich weltweit hunderte von Kommentaren, die von maßgeblichen Publizisten, Wissenschaftlern, Politikern und politischen Aktivisten verfasst worden sind. Es lässt die englischen Texte in folgende 13 Sprachen übersetzen: Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Kasachisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Tschechisch. Finanzschwache Zeitungen in Entwicklungsländern erhalten diese Leistungen unentgeltlich. Ein Blick auf die Liste der Unterstützer und Förderer dürfte kaum überraschen. Der gemeinnützige Auftrag von Project Syndicate wurde von der Open Society Foundation, der Bill und Melinda Gates Foundation, der Mastercard Foundation, der European Climate Foundation, der Europäischen Investitionsbank, La Banque Postale, dem European Journalism Center, Dialektika, der Children's Investment Fund Foundation, der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation, der Heinrich Böll Stiftung, der Friedrich Ebert Stiftung, National Geographic, der Weltbank Gruppe, GAM, der Google Digital News Initiative, der Nature Conservancy und der International Economic Association unterstützt. Dagegen sieht Game Journal Pros wie ein Haufen Amateure aus, würde ich sagen. Ja. Wird dann nur noch BlackRock. Aber ja, BlackRock steckt da auch irgendwo drin, das liest man wahrscheinlich. Nur warum? Was hat, also Gleichschaltung kommt mir da als Wort in den Sinn, wenn ich das so lese. Und zwar mit massivem finanziellem Aufwand dahinter offensichtlich. Strange, ne? Ja, und da hat er diese Regeln praktisch, die er haben will, oder 6 Punkte, es gab ja von Orban einen 6-Punkte-Plan und Soros wollte auch einen und der ist dort veröffentlicht worden. Die EU hat in Zukunft, erster Punkt, die EU hat in Zukunft jährlich mindestens 1 Million Asylsuchende aufzunehmen. Warum sie das muss, begründet der Göttergleiche nicht. Sie muss es, weil er es so will. Pro Zuwanderer, den Soros Asylbewerber nennt, soll der Staat 15.000 Euro bereitstellen, um die Kosten für Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Ausbildung zu decken und den Mitgliedstaaten die Aufnahme von Flüchtlingen schmackhafter zu machen. Also, wie geil, ne? Also, die EU soll den Ländern Geld geben von dem Geld, was die Länder vorher an die EU gezahlt haben. Die sollen sich bedanken und dafür Einwanderer geben. Tolle Idee, Herr Soros. Ja, die Logik fand ich jetzt auch ein bisschen komisch allerdings. Ja, keine Ahnung, ob sie das schaffen, so von hinten durch die Brust ins Auge, aber sie haben ja schon einiges geschafft. Die EU, sagt Soros, kann diese Mittel aufbringen, indem sie ihre langfristige Anleihen ausgibt und dabei ihre weitgehend ungenutzte AAA-Kreditkapazität nutzt. Coole Idee von Soros. Sagt uns ein Oligarch. Ja. Verschuld dich doch bei mir. Verschuld dich bei meinen Freunden. Verschuld dich doch einfach. Bis zum Arsch, damit wir den ganzen Laden mitnehmen können. Also so offensichtlich macht man das aber normalerweise nicht. Sehr menschlich von George Soros gedacht, die EU-Oligarchie verschuldet die Bürger Europas, die Väter, Mütter und Kinder, macht sie zu Schuldsklaven der Finanzindustrie, um die Zuwanderer zu versorgen, die auf Weisung von George Soros aus unerklärlichen Gründen aufzunehmen sind. Ein sicheres Geschäft. Zweiter Punkt. Die EU hat noch mehr Schulden bei Soros und Co. aufzunehmen, denn sie hat den Libanon, Jordanien und die Türkei mit ausreichenden Mitteln zu versorgen, um die 4 Millionen Flüchtlinge zu unterstützen, die derzeit in den Ländern leben. Ein solider Grenzschutz für Deutschland würde einen verschwindend kleinen Bruchteil dieser Summe ausmachen, die man sich nicht mal leihen müsste. Außerdem möchte Soros, dass die EU Sonderwirtschaftszonen in Tunesien und Marokko einrichtet und die bezahlt. Drittens, es muss sofort eine EU-Agentur für Asyl und Zuwanderung aufgebaut werden, damit die Nationalstaaten weniger Einfluss darauf haben. Viertens, und weil die kommen, noch zu wenig sind, um die demografische, soziologische Struktur zu zerstören, müssen sichere Kanäle für Asylsuchende geschaffen werden. So sagt der Autor hier, eine Art Migranten-Shuttle über das Mittelmeer. Fünftens, und das ist der beste Punkt, bei dem auch der Autor schallend lachen musste, die EU-Standards für die Behandlung von Asylsuchenden und Migranten sollen für alle Welt gelten. Ja, wozu in den Ländern, in die nicht geflüchtet werden möchte, wozu sollten die das machen? Das ist so lächerlich und gleichzeitig so megalomanisch. Ich kann die ganze Welt ändern. Oh. Und sechstens, damit die Masseneinwanderung und die Veränderung der demografischen Struktur gelingen, müssen NGOs, kirchliche Gruppen und Unternehmen als Sponsoren mobilisiert werden. In der Praxis sieht das so aus, dass NGOs, kirchliche Gruppen und Unternehmen sich zur Migrationsindustrie mausern, die nicht die Zuwanderung sponsern, sondern von der Zuwanderung leben. Da räumt man kirchlicherseits gern mal ein Seniorenheim und wandelt es in ein Migrantenheim um, weil es lukrativer ist. Man lernt daraus, dass die Werte von Soros, EU, einzig und allein darin bestehen, die Demokratie und die Freiheit in den Mitgliedsländern einzuschränken, den Staaten die Souveränität zu nehmen und die Herrschaft einer nicht demokratisch legitimierten Oligarchie in Brüssel zu übertragen, die nicht im Dienst der Völker Europas steht, sondern im Dienste derer, bei denen die Bürger Europas bis heute über die Halskrause und ins dritte Glied verschuldet sind. Ach, man muss ja Geld mitverdienen dann, ne, auf die Art, verstehe ich schon. Da geht einem schon irgendwie der Blutdruck hoch, wenn man die Scheiße liest. Und dann darf man den Mann nicht kritisieren, weil man sonst ein Antisemit ist. Unsere Medien sind echt ein übles Kafka-Universum. Egal, wo du hingehst, am Ende bist du in einem Steinbruch niedergestochen. Ja, im Auswärtigen Amt gab es ja auch so ein, der Cicero hat darüber berichtet, so ein möglicherweise ein Skandal. Und zwar ist da wohl speziell eine pakistanische oder afghanische Familie mit Visa ausgestattet worden, die nicht hätten eigentlich so ausgestattet werden dürfen oder so. Die Pässe waren nicht ganz echt und dann gab es irgendwie eine Meldung, hat der Cicero geschrieben, wo dann drin steht, was interessiert mich, der Pass, hau dem einfach ein Visum rein, wir brauchen den hier so ungefähr. Warum auch immer. Und das waren aber dann irgendwie pakistanische Spione eher, statt einer afghanischen Familie. Das ist aber immer noch nicht ganz geklärt, weil die Pässe eben nicht echt sind oder so. Also Baerbock weist das aber zurück und behauptet irgendwie, das würde alles ganz doll geprüft und da würde schon nichts falsch laufen, man sollte sich mal keine Sorgen machen. Ich denke mal, das Verfahren, also es läuft noch so, ob sie da noch was finden, was sie dann nicht mehr abschalten kann, also wovon ich eigentlich ausgehe. Aber ja, wird man dann sehen. Ne? Ich möchte hier mal an der Stelle eine Lanze für den Podcast Die Weltraumaffen brechen. Die sind immer sonntags um 18 Uhr. Die haben euch, glaube ich, schon vor einem Jahr über diese Affäre informiert, als es die Botschaft in Pakistan war, die einen Brandbrief geschrieben hat und gesagt hat, das sind unhaltbare Zustände, hier werden einfach Leute durchgewunken, ohne dass wir Dokumentenprüfung haben. Von denen kam das, naja, okay. Mhm. Und jetzt ist das Ding halt an der Oberfläche. Aber das wird weggelächelt. Es wird jetzt alles weggelächelt. Es gibt keine Konsequenzen mehr. Ja. Die hat Spione hier reingelassen. Eine Außenministerin, die gesagt hat, lass die einfach rein, prüft nicht nach, wer das ist. Ja, also scheinbar sind nur die Frauen reingekommen. Auch das noch. Und aus der Familie. Auch das noch. Und das Lustige ist auch, hier, wie sich Frau Baerbock hier rausredet, das wird hier irgendwie zitiert. Also das ist ja so eine dpa-Meldung hier mit: In Sicherheitsinterviews überprüfen, ob alles nach Rechts und Ordnung zugeht, das sei auch bei diesem Fall geschehen, machte die Außenministerin deutlich. Es sei Sinn und Zweck der Sicherheitsbehörden, dass sie in Botschaften, an denen viele Visa erteilt würden, in Sicherheitsinterviews unterprüfen, ob alles nach Rechts und Ordnung zugeht. Und das eingeübte Praxis natürlich nach Recht und Gesetz. Also, so nach dem Motto, ja, Frau Baerbock, was sagen Sie denn jetzt zu den Anschuldigungen? Ja, dass man sich wundert, dass bei Sicherheitsinterviews genau hingeschaut wird, das ist ja Sinn und Zweck von Sicherheitsinterviews, ergänzte sie. Also sie hat das so gedreht, so nach dem Motto, ich weiß gar nicht, was Sie mir hier vorwerfen, es läuft doch alles richtig. Und jetzt hast du dann dazu im Vergleich... Sie hat gesagt, ich bin erstaunt, dass man sich wundert. Da habe ich mir aber auch schön gelacht. Dann, das ist ein Foto von dem Panzer. Hier ist aber das, was der Cicero dann halt wirklich hier vorwirft. Und das ist dann hier halt eben Anordnung aus der Chefinnenetage. Im Auswärtigen Amt sieht man das alles oft mal ganz anders, zumindest seit Annalena Baerbock die Verantwortung im Ministerium am werderischen Markt trägt. Wie uns Recherchen von uns eingesehene interne Dokumente zeigen, hat man von dort aus die deutschen Behörden sogar dazu ermuntert, Einreisevisa an Personen zu vergeben, die ganz offenkundig mit gefälschten Papieren vorstellig geworden waren. Genau. Und das ist ja nochmal unabhängig jetzt von dieser Familie. Und das, was das, das jetzt mit, ja, dass man sich wundert, dass genau hingeschaut wird, nee, der Vorwurf an dich, liebe Annalena, ist, dass du sagst, ist uns vollkommen egal, was da los ist, die Leute sollen hier einreisen. Wenn deutsche Diplomaten, war eher, dass man nicht genau hingeschaut, ne, genau. Ja, wenn deutsche Diplomaten vor Ort deswegen höchste Sicherheitsbedenken hatten und entsprechende Alarmsignale nach Berlin meldeten, das war dieser Brief, den wir hatten, wurde das alles nicht nur beiseite gewischt, die Beamten wurden von der Baerbock-Zentrale sogar ausdrücklich dazu aufgefordert, nicht so genau hinzuschauen. Dass dieses Durchwinken wieder besseren Wissens, was hier wohl ein Zitat ist von irgendwem, im Außenamt noch dazu von sogenannten Nichtregierungsorganisationen mit klarer Migrationsagenda befördert wurde, gehört bekanntlich zum politischen Stil, insbesondere von grünen Teilen der Ampelregierung. Ja. Das ist ja aber ein Ausschnitt aus dem ganzen Ding, was halt in der gedruckten Cicero-Ausgabe steht. Wenn ich mich richtig erinnere, sind aber die ganzen Vorwürfe, die hier drin erhoben wurden, damals auch schon in dem Brandbrief aus der Botschaft drin gewesen. Ja, das meine ich auch. Ja, wegen Tippfehler. Also Frau Faeser hat jetzt den YouTube-Kanal von Chanel. Stimmt das echt? Ich habe das auch schon gehört, aber ich habe es eigentlich nicht geglaubt. So. Verboten. Den Channel von Chanel. Oh. Genau, da haben sie wohl in der YouTube-Adresse einen Buchstaben vertauscht, weil sie das nicht rauskopiert, sondern abgetippt haben. Eigentlich ging es um den YouTube-Kanal des Islamischen Zentrums, aber nicht Hamburg, was sie jetzt verboten haben, sondern damit einhergehend auch das damit verbundene Berliner Zentrum. Und dessen YouTube-Kanal hatte irgendwie einen Buchstaben anders als der von Chanel. Und deswegen ist er jetzt auch gesperrt worden. Also das Islamische Zentrum Hamburg, das hatte ja auch mal einen Staatsvertrag, wenn ich mich da richtig erinnere, mit Hamburg, also quasi offizielle Islamvertretung vom Staat anerkannt. Und das stand ja schon ganz lange unter dem Verdacht von Iran ferngesteuert zu sein mit der sogenannten blauen Moschee, die auch, ja, was heißt so genannt, die ist auch blau in Hamburg und da gab es jetzt eine Razzia und ein Verbot von dem IZH, was ja auch viele Leute schon seit Jahren gefordert haben, haben sie jetzt gemacht. Aber die Leute, die sich auskennen sollten, haben auch die Woche über gesagt, ja, das ist überfällig gewesen, aber man muss sich jetzt nicht Man muss jetzt nicht denken, dass jetzt der Iran keine Organisation mehr hat oder irgendwelche Islamisten jetzt keinen Fuß mehr in Deutschland haben oder so. Das ist natürlich nur ein Kopf, den man da abgeschnitten hat. Ja, das mit den Spionen hat mich natürlich auch so ein bisschen an Geheimdienstarbeit erinnert. Wer weiß, wo denn da sowas noch hintersteckt, dann ist das vielleicht noch entschuldbar oder so, aber weiß man ja nicht genau. Da wird man noch nicht rauskriegen. Leider ist das Gebäude denkmalgeschützt. Das heißt, man kann es nicht planieren. Aber es gab interessante Vorschläge. Also ein jüdisches Kulturzentrum fand ich nicht schlecht. Ja, ist ja schon blaues. Passt ja so vom. Oder halt ein Club für LGBTQA+. Ja, aber ich weiß nicht. Cool, in so einer abgefahrenen Location. Ist das wirklich klar, dass das denkmalgeschützt ist? Oder wollten die Leute da nur Witze machen? Und dann nee, das Ding ist denkmalgeschützt. Das ist aus den 60er Jahren. Ah, okay. Und handgekloppelte Kacheln. Und sieht auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht aus. Also ist wirklich denkmalgeschützt. Das Gebäude kann ruhig bleiben. Ja, aus Hamburg von den Islamisten davor stehen müssen, weiß ich nicht. Aber aus Hamburg von den Islamisten kam auch der Muhammad Atta, ne? Er hat mit der blauen Moschee oder diesem IZH aber nichts zu tun, oder wie? Ich glaube nicht. Das weiß ich nicht, aber das ist nicht die andere Baustelle? Ist der nicht ein Araber gewesen? Ich denke auch, ja. Der war doch aus Saudi-Arabien, glaube ich, oder? Der war doch anders. Nein, weißt du, ein bisschen von der anderen Fraktion. Nochmal. Nee, der war ein Syrer, glaube ich. Der hat durch eine Diplomarbeit oder Doktorarbeit über Syrien geschrieben, meine ich. In seinem Spiegel berichtet. Oh, bin ich raus gewesen? Nee. Nee, ich bin rausgeflogen. Achso. Ja. Kennt ihr die Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz? Ich bin mir sicher, dass wir davon schon mal was hatten, weil die Webseite kam mir sehr bekannt vor. Aber ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden. Machine Against the Rage, da kann ich mich auf jeden Fall auch erinnern. Machine Against the Rage fand ich damals so blöd. Ich bin mir sicher, dass wir da schon mal was von hatten. Aber diese Sache ist tatsächlich neu. Ja. Oder neu aufgegossen. Insgesamt haben sie Telegram-Kanäle ausgewertet und da wiederum Links zu Videos mit dem Ziel, um die allseits beliebten rechten Netzwerke irgendwie sichtbarer zu machen. Du kannst einfach mal so von Grafik zu Grafik scrollen langsam. Als erstes kriegen wir mal gezeigt, dass YouTube ganz, ganz furchtbar wichtig ist für die Rechten. Wenn du zuerst, das ist so eine Kuchengrafik mal. Ja, Sekunde, Ach ich so, du muss hier hast, gerade mal. ja, deswegen hatte ich das extra einmal Haben jetzt hier ein bisschen was verschoben. Sekunde. unarchiviert. Shit. Ungearchivt? Oder wie sagt man denn was? Hm? Unarchived. Unarchived, ja, genau. Ah. IAble. So. Ist halt ein neuer Aufguss. Das ist immer noch das Hallo. Archiv, glaube ich, Nee, oder? ist nicht mehr das Archiv. Das sieht bei mir aber ganz anders aus. Ich muss schon mal den Link angucken. Komisch. Ja, genau so sieht das bei mir aus, die erste Grafik. Ja, ich musste nur draufklicken, dass ich zustimme, dass es geladen wird. Ach so, okay, das ist wieder so ein Linux-Apple-Ding. Nee, ich Also. habe nicht alle. Ich habe gesagt, nicht Was für ein Ding, alle ein Cookies Linux-Apple? zutreffen, zustimmen. Linux hat nur Pinguine. Wir können jetzt darüber sprechen, dass auch macOS im Grunde auf Linux, aber das Was du führt zu überlegst. weit. Da weiß ja keiner was von auch. Genau, also hier haben wir zum Beispiel mal, haben Sie zusammengefasst, welche Verlinkungen haben wir gefunden von diesen Telegram-Kanälen, einschlägig der rechten oder neurechten oder halbrechten oder rechtsoffenen Szene zugerechneten Accounts. Es ist nicht sehr verwunderlich, dass YouTube halt den größten Teil davon ausmacht. Damit haben sie gleich auch ihr großes Feld halt gefunden. Dann haben wir hier nochmal die Verlinkung von anderen Plattformen über Zeit relativ zur Frequenz von Nachrichten. Genau diese schöne Grafik, was sie wirklich gemacht haben. Also 1966 Telegram-Kanäle gemonitort. Dann nach ein paar Sachen geschaut und dann auf YouTube die Videos sich geholt und geguckt, wer sind die Akteure, wie viele Views hat das, wie viele Abonnenten haben diese Kanäle. Genau, und das fand ich schon sehr lustig. Also es gibt hier diese Einordnung, Reichsbürger, Querdenken, QAnon, pro-russisch, Prepper, Was ist politische das Weiße? Rechte, Klingt so, was neue. Weiße? Das Nicht Weiße ist lesen. Verschwörungsideologie. Natürlich. Populistische Rechte, neue Rechte, Neonazismus, extreme Rechte, Esoterik, Corona, Desinformation und Antikonsensgruppen. Jetzt habe ich mich gefragt, würden die Weltraumaffen hier in der Studie auftauchen? Was wären wir? Wären wir Antikonsensgruppe? Wären wir Verschwörungsideologie? Wären wir Prepper? Ich weiß es nicht. Sind wir populistische Rechte? Nee, das sind eigentlich eher die Jungs, die nebenan streamen. Ich weiß es nicht. Die Konsens. Querdenker vielleicht, keine Ahnung. Verschwörungsideologie natürlich, ne? Ja. Also Sind wir nicht von allem ein bisschen? Kulturmarxismus, ne? Kulturmarxismus, ja. Genau. Dann die nächste Grafik zeigt so ein bisschen die Reichweiten der Kanäle, was ich ganz lustig fand, weil dieser Ketzer der Neuzeit, der hat wohl ein paar Abonnements, ja. Aber da geht es halt auch schwer nach unten und selbst an Michael Stürzenberger, gute Besserung außerdem, hat nur weniger als doppelt so viel wie wir. Fand ich dann doch interessant. Wer ist Roger Beck? Haben Ich noch weiß nie es gehört. nicht. Ich glaube, es ist ein AfD-Mann. Okay. Junge Tat und die Österreicher sind mir auch nicht klar, aber ich nehme mal Junge an. Tat. Ja. Die sind noch kleiner als sie hier, Die Bedeutung des Videos als Mobilisierungsmittel hat mit der steigenden Aufnahmequalität von Smartphones und kleinen Kameras stetig zugenommen. Ursprünglich ging der digitale Videoaktivismus von spezialisierten Kollektiven aus, die mit viel Mühe einen professionellen Außenauftritt aufbauten und sich Anerkennung in der Szene erarbeiteten. Heute haben wir es mit einer starken Amateurisierung jenes Aktivismus zu tun, der von diversen Formaten Gebrauch macht, die mitunter auf YouTube einsetzbar sind. Die Ja, das ist Videos genau falsch in unterscheiden meinen sich Augen. in Länge und Stil und bla bla bla. Ja, YouTube-Videos, meint ihr? Wissen, Ich habe keine Feindbilder und Bundesmobilisierung gesehen, groß. Selbstverständnisse werden vermittelt. Genau, da gibt es, zeigen Sie was. Die Grafik mag ich auch super gerne, die du gerade schon angeschnitten hattest. Hier gibt es halt Livestream, Intervention, Influencing, was kann man noch machen? Lifestyle, Interview, News, Dokumentation. Dann werden wir wahrscheinlich so eine Mischung aus News und Lifestyle, nehme ich an. Wahrscheinlich. Oder Intervention, wenn ihr Ja, rumbrüllt. genau. Ja, und dann, da kommt meine Lieblingsgrafik, die zeigt nämlich da, wer was macht. Und ich habe mir den ganzen Nachmittag die Frage über den Kopf zerbrochen, was der Unterschied zwischen Livestream mit Bindestrich und Livestream ohne Bindestrich ist. Aber ich verstehe es nicht, weil manche machen auch beides. Ja, der Unterschied ist der Bindestrich, das ist ja klar. Ja, ich gehe davon aus. Ja. Und hier kann man halt gucken, wenn ich jetzt Reichsbürger bin, dann mache ich alles praktisch. Ja, der Wo hast du Reichsbürger, den Livestream ohne Bindestrich? du hast einmal Hier Livestream ist mit mit Bindestrich, Bindestrich. ja, und dann gehst du oben drüber, zwei drüber hast du nochmal Livestream. Ah, okay. Das ist ein bisschen Interessant auf komisch. jeden Fall. Also man kann hier draus sehen, Das die ist Gruppen das, was, machen was fast die alles. Extreme, das macht hier die Antikonsens. Die hat sich nicht darauf geeinigt, dass das mit Bindestrich ist. Die extreme Rechte macht auch nur Livestream ohne Bindestrich. Weil das ist eingedeutschter oder keine Ahnung. Die neue Rechte Und macht zum Beispiel auch Sonstiges. die Esoterik macht auch nur Livestream mit ohne Bindestrich, weil das wahrscheinlich das Chakra. Ja, das ist, wie heißt das? Feng Shui. Du darfst da keinen Bindestrich haben. Das Die bringt anderen machen Unglück. Livestream mit Bindestrich, weil das ist Guck mal, aber dann. wenn du dir die Esoterik anguckst, die machen beides. Die haben es nämlich Ja. drauf, weißt du? Die Stimmt. sagen, hier Lifestyle, Livestream und Livestream. Ah, nee, doch nicht, es ist Lifestyle und Livestream. Ich habe mich verguckt. Ja, doch, ist auch Livestream und Livestream. Verschwörungsideologie kann beides. Siehst du, das ist doch gut. Ja, dann gibt es die nächsten Charts, handeln vor allem von den Verlinkungen. Wer wie was verlinkt oder wie viel verlinkt worden ist in den einzelnen Beobachtungszeiträumen. Populistische Rechte, extreme Rechte im Januar 2024 hatten die rechten Sachen ein Hoch. Und Esoterik und Querdenken sind erst wieder seit November 2023 wichtig. Okay. Das sagt aber auch irgendwie nicht viel aus, oder? Das, die andere, das mit dem, da, die finde ich auch saugut, die Die ist auch Karre. schön. Hier kann Total man gut mal ein bisschen übersichtlich. reinzoomen, auch Ja. vielleicht. Sind noch Aber übersichtlicher schon. als so eine Wortwolke oder so. Also am meisten hat mich so ungefähr. Was war das? Du hast das weggenommen, was ich jetzt gerade vorlesen wollte. Ich habe Verrückt. umgestellt auf Corona-Desinformation. Sorry. Ach Ach so. so. Ach, so detailliert, meine Güte. Dann komme ich mal auf den großen Bildschirm. Ja, hier die hellgrüne Kachel ungefähr so in der Mitte, im letzten Drittel die Echse, spielt Corona-Krise mit Enten nach. Da habe ich auch sehr lange drüber nachgedacht, dann habe ich es einfach mal gegoogelt. Das ist irgendwie so ein Bauchredner, der eine Echse spielt. Und einen wirklich schlechten Take zur Corona-Krise irgendwie mit Enten, mit Quietscheentchen nachspielt. Ich finde es so geil, hier findet sich Reinhard May. Ja. Der wird verlinkt. Ja. Boniface Theorie der Dummheit wird verlinkt. Pandemie, Strategie und Impfpflicht. Und der Ganser, den Ganser, der wird auch ständig ver. Und Udo Jürgens, das, der gläserne Mensch, das letzte Konzert Zürich 2014. Pfizer-Akte von der Leyen. Oh je, wie kann man sich über sowas? Da ist man praktisch schon so gut wie rechtsradikal, wenn man sich über die Zusammenhänge zwischen Frau von der Leyens politischer Tätigkeit und Pfizer interessiert. Und da liest schon wieder einer Ganser. Verdammt. Überall. Dekadenz jubelnd in den Untergang. Warum schweigen die Lämmer? Das ist eine Bundesgeschichte, ne? Die Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz und die. Ja, guckt mal, was machen die Leute so? Was sind ihre Ideen? Durch intensive Beobachtung. Und also irgendwer da hat halt echt Spaß mit Farben und Grafiktools und so. Ja. Also Datenvisualisierung, das hat hier jemand von der Pike auf gelernt im YouTube-Kurs. Die neue Rechte. Georgia Guidestones. Ah ja. Die Zerstörung des Hetzportals, Volksverpetzer. Aber auch der Intensivbettenschwindel. Warum ist die neue Rechte? Ist die auch hier auf der Corona-Achse oder was? Lauterbach dreht Weil durch. die immer gegen alles sind oder so. Ursprünglich war die AfD eher so drauf, dass sie gesagt haben, ne, Lockdown und so, sperren. Die nächste Grafik ist die durchschnittliche Verteilung der Themen der YouTube-Kanäle. Ich weiß gar nicht, also wird hier wirklich, nimmt hier jemand was mit, wenn er sich diese bunten Bildchen anschaut? Ist es Also ich nicht wirklich? so richtig. Ich sehe da keine, ich sehe da nicht, keine Entwicklung oder keine. Weiß ich nicht, das ist eigentlich relativ nichts sagen, klar. Und Genau. hier ist auch eine meiner absoluten Lieblingsgrafiken aus dem Ding. Zentrifugalkraft ist. Die Unterschiede der Themen der Parallelkanäle auf Telegram und YouTube. Also die einen machen auf YouTube mehr Natur und die anderen machen weniger QAnon. Das Themenmodell bestätigt unsere Vermutung, dass die Akteure auf YouTube weniger über besonders schwerwiegende Themen wie etwa Russlands Krieg gegen die Ukraine sprechen. Das unterscheidet die Nutzung dieser Plattform von Telegram, wo sich bei den untersuchten Akteuren viele schriftliche Analysen zu solchen Inhalten finden lassen. Dafür haben wir waren da interessiert, wie die jeweiligen Kanäle bestimmte Gefühle in ihren Videos adressieren. Dafür haben wir eine Sentimentanalyse auf den Videotranskripten durchgeführt und konnten feststellen, dass über alle Ideologien hinweg Vokabular am häufigsten verwendet wird, das mit Furcht und Trauer assoziiert ist. Mit Blick auf die apokalyptischen Narrative, die die Akteure mitunter verbreiten, passt das gut ins Bild. Ja, genau, und dann kommt das Was für große eine Netz Analyse, ey. zusammen. Der Luca Hammer, der Luca Hammers. Ja. Und ich habe gestern lange gesucht, aber ich sag mal, an diese Kugel ist an uns, an unserem Ohr vorbeigeflogen, würde ich sagen. Ja, hier ist auch eine Suchfunktion irgendwie drin. Also, Ich habe uns nicht geht gefunden. schnell. Es Nee, ist sind wir nicht. nur, Hier damit wir nicht 2 Stunden ist nur videomäßig Welt der darauf eingehen. Gesundheit und Clownswelt ist hier nur drin. Ich habe irgendwo Gunnar Kaiser gesehen, das fand ich schon Ja, ganz krass. in der Also, Mitte irgendwo. dass der so massiv in so ein rechtes Netzwerk gesteckt wird, aber vielleicht ist er halt eher einer von den Corona-Leuten oder was auch immer. Ja. Aber das ist so ein Name, der passt da irgendwie kaum hin. So. Nur wieso hätte ich gedacht, vielleicht sind wir da in der Nähe oder so. Nee, aber alte Bekannte wie Martin Lejeune, Junge Freiheit, Naomi Seibt, Björn Höcke, Reitschuster, eigentümlich frei, Tichy, Beradovic, Ganser. Ja, also wir haben hier die ganzen Schurken in einem Schaubild vereint, die unsere Demokratie irgendwie mit ihrer Meinung unterwandern wollen. Manche geben sogar Silbermünzen aus. Ganz schön hinterhältlich von Der denen. Deutschland kuriert aber dicke, Der dicke Pfeile der dicke Deutschland. Pfeile, Und dann der Grosch, das ist nicht der Gerhard Grosch, das ist nicht der Österreicher, der Journalist. Oh yeah. die kleinen Die haben keinen Namen, doch. Dr. Maximilian Krah, ganz kleiner. Wo ist Gunnar Lindemanns Kochshow? Ja, Dennis Ingo Schulz fehlt, da hast du recht, Chrissy. Und auch verstorbene Influencer, gerade Wissenschaftsinfluencer, fehlen mir da auch drauf. Werden nicht auf Telegram geteilt, wahrscheinlich. Der Dr. Stoll braucht eine Zeitmaschine, damit er sich rückwirkend einen Telegram-Kanal einrichten kann. Ja, und dann sagen sie, ja, die bösen Leute, die bilden so Alternativnetzwerke gegen Shadowbanning. Frech. Das fand ich auch lustig. Die blöden Banden, oder ist das? Ja, und dann gab es halt hier diese tolle Grafik, wo sie halt wohl gedacht haben, sie kriegen irgendwie wegen Verstoß gegen die Community-Richtlinien ein paar mehr Treffer. Aber man sieht, die meisten Videos, zu denen auf den Telegram-Gruppen verlinkt wurden, die irgendwann nicht mehr verfügbar waren, waren ganz normale Urheberrechtsstrikes und eben nicht, weil die Leute da irgendwelche Hitlerreden gepostet haben oder so. Ist ja auch viel schwerer vor Gericht zu verteidigen, sowas oder durchzuziehen, aufrechtzuerhalten. Ja, also wir sehen, es wird weiter Steuergeld dafür ausgegeben, dass irgendwelche Leute mit einem Kurs in Datenvisualisierung einen Job haben. Und wir sehen auch, wo das Geld herkommt, gerade auf dem Bildschirm. Ja. Ministerium für Gedöns, Programm Demokratie leben, wie immer. Die machen sehr viel Propaganda zurzeit. Ja, genau, die RKI-Protokolle. Ja. Das ist hier vom Faktenfinder von der Tagesschau mit dem Herrn Siegelow. Den hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal. Ist ja einer von den Autoren da. Jo. Und also, es fängt an mit: Wir erleben gerade vor allem eine Pandemie der Ungeimpften und die ist massiv. Diese Worte sagte der frühe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am 3. November 2021. Pandemie der Ungeimpften, eine Formulierung, die zu der Zeit auch weitere Politiker und Medien aufgegriffen hatten. Nun gibt es genau um diese Formulierung einen Strom der Entrüstung im Netz. Einfach so. Grund dafür sind bislang unveröffentlichte Protokolle des Robert-Koch-Instituts in Klammern RKI von den Jahren 2020 bis 2023, die heute im Netz hochgeladen wurden. In dem Dokument vom 5. November heißt es dabei zum Thema Wissenschaftskommunikation, in Anführungsstrichen, in den Medien wird von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen, aus fachlicher Sicht nicht korrekt. Gesamtbevölkerung trägt bei, soll das in Kommunikation aufgegriffen werden. Zu der Einschätzung sind nach ergänzender Unterpunkte in dem Protokoll zum Beispiel, dass der Appell an alle, die nicht geimpft sind, sich impfen zu lassen, auch steht dort, dass der Minister gemeint ist, vermutlich Spahn, es bei jeder Pressekonferenz sage und es eher nicht korrigiert werden könne, ne? Weiter heißt es, in der Kommunikation soll aufgepasst werden, wie kritisch man über den Impfstoff kommunizieren will. Immerhin nach einem halben Jahr immer noch 90% Wirksamkeit. Wenn 95% geimpft wären, sehe die Situation anders aus. Ja, und darauf beruft sich auch quasi dieser ganze Artikel, dass doch diese Impfung doch im Endeffekt gut war und so nach dem Motto, dass es doch eigentlich richtig gewesen wäre, obwohl sie ja in diesem Ausschnitt gerade sagen, dass es halt eben nicht stimmt, diese Aussage. Das ist ja geil, ne? Und wo da auch Also. nie drauf eingegangen wird, ist ja dieses Ding mit, wer geht überhaupt als geimpft? Das war ja auch so eine Trickserei im Nachhinein. Also erstmal 2 Wochen danach nicht und dann, wenn, also nach der Impfung ist man dann noch nicht geimpft. Und dann ist man irgendwie geimpft und dann hat man es irgendwie runtergedreht von irgendwie, wie war das? Die hatten das so irgendwie dann runtergedreht, wie lange das dann gültig ist und so, dieser Status und so, und solche Sachen. Ja, genau, ein halbes Jahr, glaube ich, war das nur. Irgendwann dann nur noch, Ja, ja, wenn ich erstmal mich ging richtig das genau nach erinnere. 2 Wochen erst los und dann dauert das, dann hat das nur ein halbes Jahr Gültigkeit gehabt, meine Ja, und ich. wenn man Dann natürlich ist es auch okay, das weiß solche ich nicht Sachen genau. macht und dann halt eben auch mit den Varianten, dann heißt es dann irgendwie so, ja, und dann war ja auch die Delta-Variante und da war ja dann der Impfschutz nicht mehr so gut. Ja, aber das führt ja dann wieder darauf zurück, dass also diese Aussage, Pandemie der Ungeimpften, falsch war. Und dieses ganze Bruhai, was man da veranstaltet hat, so zu tun, und es wurde ja so getan, als wäre jetzt der einzige Grund, warum man irgendwas tun müsste, weil die Leute ja nicht geimpft sind, nicht genug geimpft sind. Ich erinnere noch an MyTi mit ihrem, ja, ich habe ja nur gesagt, wir Jo. brauchen keine Impfpflicht, weil ich dachte, die Leute lassen sich impfen. Und lauter solche Sprüche. Und das ist halt eben, das kann man halt so nicht sagen. Und die wussten das halt damals auch, dass man das so nicht sagen kann. Und dass sie dann trotzdem irgendwie meinten, dass die Impfung sinnvoll ist, ja, das mag ja sein, aber das rechtfertigt halt nicht diese Aussage, Pandemie der Ungeimpften, das ist ja gerade das Problem. Und das wird hier halt auch nicht widerlegt. Man fragt halt irgendwelche Experten und die sagen, ja, wir waren ja schon alle der Meinung, dass es ja sinnvoll ist und wir haben ja gesehen, dass es den Ungeimpften ja auch schlechter geht, aber halt eben ohne jetzt zu sagen, ja, wir haben ja auch die Definition von ungeimpft so schön angelegt, dass sowieso kaum jemand irgendwie als Ungeimpfter, als Geimpfter galt. Und die dann da, das waren dann halt die Ausreißer und Durchbrüche oder wie auch immer. Und von daher passt das dann alles wieder so, wie wir uns das vorstellen. Schön wär's, ne? Aber es rechtfertigt halt diese Aussage dann trotzdem wieder nicht. Und das steht ja auch genauso drin. So ähnlich ist auch in diesem Artikel hier, den du ja eingereicht hattest, Mamon. Wobei sie hier wenigstens noch ein bisschen kritischer sind und die andere Seite quasi auch sagen. Also hier nicht so der Meinung sind, dass sich Leute jetzt zu Unrecht aufregen darüber. Hm, ja, der SZ hat ja irgendwas geschrieben von wegen, wo ist das Problem oder wo ist der Skandal oder irgendwie sowas. Das war ja wieder typisch, ne? Und die Zeit Online macht es jetzt ausnahmsweise, oder ja, endlich mal wieder ein bisschen anders. Und das, ja, deswegen ist es eigentlich auch mit eingereicht, zu zeigen, dass sie auch mal ein bisschen noch was ändern können, wenn sie nur wollen. Ich Ja, fand und da es wohl geht ja auch besonders, noch wenn um der SZ generelle die Tagesschau das Einflussnahme. aufgespielt hat. Es ging ja hier auch noch um die generelle Einflussnahme auf das RKI, wo die anderen halt auch nicht drauf eingehen. Und da hat hier das Zeit Online wohl mit Leuten gesprochen, die halt meinen, dass es halt überhaupt nicht, also dass es eigentlich nicht so richtig unabhängig ist und zumindest manche Leute auf bestimmten Posten halt dann irgendwie gucken müssen, was sie wo irgendwie reinschreiben und was sie irgendwie nach draußen geben dürfen, weil ja dann der zuständige Minister oder die Leute, von denen sie da, die da über ihnen stehen, halt, weil das RKI nun mal eine Unterbehörde vom Gesundheitsministerium ist, da nicht einfach nur der Wissenschaft folgen können, halt dem, was halt wissenschaftlich richtig wäre. Oder dem, was sich darüber halt herleiten lässt. Und deswegen sieht man das ja in dieser Aussage, dass dieses Pandemie der Ungeimpften eigentlich nicht stimmt. Und dass sie das ja wussten, dass es genau dieses Problem halt gibt. Und der Abschluss von dem Ganzen hier ist, dass Lauterbach jetzt das sowieso alles noch heftiger haben will. Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sind aber andere. Er will dem RKI aufgeben, Ressourcen und Personal entziehen und in ein neues Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin eingliedern. Er möchte anscheinend weniger wissenschaftlichen Einfluss und das RKI ganz gezielt schwächen, um einfach selber einen größeren Entscheidungsfreiraum zu haben, sagt der RKI-Insider. Aber der Bürger will ja auch ein bisschen Informationen haben. Also irgendwie so die Geschichten, die sie da erzählt haben, weiß ich nicht, ob das nochmal so klappt. Also klar, je nachdem, wie viel Zeit vergeht, bin ich wieder ein bisschen skeptisch. Also vor allem durch die Veröffentlichungen jetzt. Aber dann haben sie eben keinen mehr, der ihnen auch, wenn sie jetzt das RKI abschaffen, haben sie eben erstmal keinen mehr, der ihnen wissenschaftlich ihre Aussagen dann im Nachhinein noch beweist oder so, weil das war auch eines der Probleme wohl, dass die Leute da hatten. So nach dem Motto, wir müssen jetzt die komischen Aussagen des Ministers rationalisieren oder so, mit irgendwelchen wissenschaftlichen Untersuchungen, die noch gar nicht existieren oder sehr schwer zu finden sind oder sonst was. Und ja. Kommunikation, es ging ja nur um Kommunikation. Das ist ja gerade dieser Ausschnitt gewesen, Ja, was das ist sie richtig, da. aber ich meinte auch einen anderen, also wo es dann eben darum ging, dass der Minister irgendwelche, ja, tatsächlich Weisungen gegeben hat, die dann von irgendwelchen Werten abhängig sind wiederum, dass aber alles wissenschaftlich nicht und auch nicht modelliert vorliegt oder sowas oder lag. Dann haben sie das dann eben, wie gesagt, im Nachhinein auch noch rationalisiert, in mehrere Punkte halt, die dazu kritisieren, finde ich schon, wenn in der Zweckrecherche gesagt. Ja, die Netzwerkrecherche hat jetzt eine Helpline für Journalisten. Ich dachte, da hören wir uns mal an, wo die Hilfe brauchen. Warum haben die da ein White Power Symbol auf ihrem Schild? Dann macht doch eindeutig eine die White Power Geste. Da wird der Faden aus dem Kopf rausgezogen. Achso. Das ist wahrscheinlich so ein schädliches Narrativ, was da gerade entnommen wird. Geil. Und der Helpline. Ja, die Helpline ist ein niedrigschwelliges Peer-Support-Programm von Journalistinnen für Journalistinnen, das gemeinsam vom DART Center für Trauma und Journalismus und dem Netzwerk Recherche entwickelt wurde. Naja, weil wir Trauma immer mehr Erfahrung zusammen, ne? machen, dass die Kollegen unter... Ich sag Trauma und Journalismus gehören wohl zusammen. Hey, Trauma und Journalismus. Ja, das ist auch betont, ein bisschen komisch. Die Wirtschaft und Klima, das passt irgendwie auch nicht zusammen. Ne? Naja. Und die nächste Frage, warum brauchen JournalistInnen mentale Unterstützung? Also ich habe schon in dieser Frage habe ich schon ein Beispiel. Dass sie mentale Unterstützung brauchen. Beim Denken Hilfe. Durch einen Genderstern. Unter Druck stehen, dass sie von Selbstzweifeln geplagt sind, dass sie Angst vor irgendwas haben, dass sie auch mit Content in Berührung kommen, der vielleicht im schlimmsten Fall sogar traumatisiert und weil der Druck auch immer höher wird in unserer, in gerade in unserem Bereich. Und wir haben uns was Besonderes. Dass sie Selbstzweifel haben, ja, das ist ein großes Problem. Ich habe noch mein schönes Narrativ hier. Jetzt habe ich das aber hinterfragt. Oh Gott, hilf mir, Helpline. Ja, und das mit den traumatisierenden Sachen, also wenn die sich jetzt irgendwelche Videos vom 7. Oktober angucken mussten, ja, dann kann ich das durchaus verstehen. Aber dann weiß ich auch nicht, was deren Peers da irgendwie helfen sollen. Die sollen dann sagen, mach dir nichts draus, das ist nur Befreiungskampf, oder wie? Besonderes ausgedacht für die Netzwerk-Recherche-Konferenz. Ihr könnt quasi einen Walk und Talk mit uns buchen, wo wir das, was wir sonst am Telefon machen, mit euch live und in Farbe hier auf der Konferenz machen. Unter dem QR-Code könnt ihr Termine buchen oder einfach am Stand vorbeikommen. Wenn denn mal einer anruft. Ja, Journalisten und die Beschreibung haben wir uns ausgedacht. Finde ich auch nicht so gut passend, aber gut. Die Helpline. Ups. Hilft einem, seine gute Linie zu behalten oder so. Nochmal der Siegelkopf, Herr Siegelkopf mit einer Kollegin namens Frau Kagermeier haben sich dem Thema der mächtigen Frauen gewidmet und sind, wer hätte es gedacht, darauf gekommen, dass doch Angst, dass die Männer doch ganz dolle Angst haben davor. Was ein Quatsch. Und da machen sie jetzt unter anderem die Geschichte mit der Obama für verantwortlich, die eben ja, ich weiß nicht, mehr oder weniger scherzhaft irgendwie der als Transperson immer wieder bezeichnet. Nee, das ist nicht scherzhaft. In Amerika gibt es einen Arsch für Leute, die das glauben. Ja, sicher glauben das Leute, aber ich glaube, die meisten halten es aber auch für einen Scherz oder so. Für einen Trollversuch oder sowas und das ja, hat auch was davon, finde ich schon. Ja, sie haben sich da mal wieder eine Fringe-Meinung natürlich rausgesucht und machen daraus jetzt irgendwie eine Erklärung, ja. Für jede Kritik, die man an den Leuten irgendwie haben kann. Ja, vor allem, welche Macht haben diese Personen denn? Also warum sind das, ich meine, die Ardern, ja okay, die war wirklich in einem Amt, aber sowohl Michelle Obama als Brigitte Macron haben keine Macht. Also dadurch, dass sie inzwischen Geld haben, weil sie reiche Männer haben, die sich an der Politik ordentlich gesund bereichert haben, haben sie natürlich ein bisschen Macht, aber die hatten nie institutionelle Macht, diese beiden Frauen. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, wer wird das als Desinformation bezeichnet? Und wie gesagt, würde ich das eher als Trollerei, Trollaktion oder so bezeichnen, als irgendwelche Desinformation. Das zeigt aber eben, dass der Kampf gegen Desinformation auch jetzt irgendwie aufgenommen wird, scheinbar. Ich finde das rücksichtslos gegenüber der Mutter von Macron. Das ist die Frau. Nicht seine Mutter, ist seine Frau. Ach, Mann. Ja. Ja, Obama will aber nicht und so im Präsidentschaftswahlkampf, ja. Was hatten sie noch? Die Ardern, ja, die ist ja zurückgetreten. Und ja, Frau Macron, ja. Gefälschte Frau. Aber da gab es ja irgendwelche Bilder, wo sie die ein bisschen männlicher gefaked haben, die Obama, oder wie? Nee, die haben einfach den Kopf ausgetauscht. Das ist Die unteres haben das den Kopf nicht Originalbild. ausgetauscht, die haben den männlicher aussehen lassen. Oder haben ihn männlicher aussehen lassen? Ja, gut möglich. Sie Sie, sorry. haben ihn männlicher Krieg, aussehen krieg, lassen. Obama männlicher aussehen lassen. Ja, vor allem, wo haben sie die Kinder her? Ja. Gekauft von durchreisenden Gezüchtet, ja. Schlawinern oder was? Wahrscheinlich. Aus dem Liebau oder wie ist das Land nochmal? Ja. Ja, ich, also ich glaube Absoluter nicht, dass das viele Nazi-Blogger, aber Muslime das hier das ist dann nicht total anschleppen. wichtig, ne? Faktenfinder, hier Ja. werden die Fakten gefunden. Meine Güte, ey. Irgendwer meinte im Chat vorhin auch, dass Sigelkopf sei der, der auch damals die pflanzenförmigen Sprengstoffe. Sie, das war, glaube ich, einer seiner ersten Also. Artikel, die er geschrieben hat, weil er ja der andere Okay. Kollege da Richtung St. Pauli. Der Dan war das, der das gesagt hat. Kann ich jetzt Weiß ich nicht nicht ganz sicher, aber ich confirmen. glaube auch, das im Kopf zu haben. Wo war das? Ja, und die, genau, die Katharina Schulze, von den Grünen aus Bayern, München. Wie soll man sagen, pfeift ins selbe Loch oder so. Und schreibt über Kamala Harris: Das gellende, lebensbejahende Lachen einer Frau ist Männern, im Übrigen auch in linken Szenen, immer schon eine Urangst gewesen und ist es Ja, ganz in allen bestimmt. feministischen Interventionen zum Trotz geblieben. Urangst, Ja, ja. also wenn jetzt einer lacht oder so, das kann man vielleicht irgendwie interpretieren, aber hat was nicht gewusst oder so, hat überrascht, hat gedacht, ne? Ja, Was auch worüber immer. lacht man denn da? Hat man gerade gesagt, ich habe keinen Bock auf alte Weiße mehr? Und dann Keine gelacht? Ahnung. Aber wenn einer nicht reagiert, wenn ein anderer lacht und jemand, der daneben steht, reagiert nicht, wieso ich denn dann trotzdem irgendwas unterschieben will? Nur Angst oder so reinredet. Ich komme hier nicht drauf. Und wenn ich Geht mir nicht im Kopf. Katharina Schulze höre und lachen, dann denke ich aber nicht an das Lachen von Katharina Schulze, sondern dann denke ich daran, wie sie da damals bei der ersten Sitzung vom aktuellen Landtag gesagt hat, wir sind die, wie war das, wir sind die Regierungspartei in Wartestellung oder irgendwie so. Und die Ja, Leute hätte ich auch Humor. alle angefangen haben zu lachen, ja. Also, Ja. sobald die Schulze anfängt zu lachen, kriege ich Angst. Das ist so, ich weiß, ich. Ja, ich fand das auch so bemerkenswert blöd, weil irgendwie ich bin der Meinung, dass Frauen ruhig auch mal ab und zu ein bisschen lauter lachen können. Also ich mag das eigentlich ein bisschen leiden. So. Von daher. Absolut daneben. Ne? Wie kommt man auf so einen Die Quatsch? können lachen, wie sie Woher kommt wollen, aber das? das einzige Problem, was die Leute mit Lachen haben, ist dieses Lachen darüber, dass es irgendwelchen Leuten scheiße gehen soll oder so. Und das ist ja in dieser feministischen Szene durchaus oft anzutreffen. Ich sag nur, schaut euch an jedem Weltfrauentag hier irgendwelche Veröffentlichungen an von diesen Demonstrationen und so, wo man ja dann irgendwie seine Verschwörungstheorien da irgendwie äußert und dann irgendwie meint, dieser und jener sollte jetzt irgendwie zurücktreten oder sich sonst was irgendwie jetzt mal, ja, also wo man halt pauschal halt alle möglichen Leute irgendwie über einen Kamm schlägt und irgendwie den großen Kulturkampf da irgendwie aufmacht und wenn man da dann irgendwie drüber lacht, dass es den Leuten schlecht geht oder so, ja, dann ist es nicht, dann sehen die Leute das eher nicht so positiv. An Sondern den denken Anlass hatte sich ich dabei eher so, ja, was stimmt denn eigentlich gedacht. mit euch nicht, dass ihr das nicht sehen könnt, dieses Problem von den Leuten. Und witzig finde ich auch lebensbejahend im Zusammenhang mit dieser Dame, wo da ja das erste Argument irgendwie war, ja, der Trump will den Leuten ja das Abtreiben verbieten. Und das ist jetzt das lebensbejahende Lachen oder wie von der Frau, Lebensbejahend, die ist nur also quasi nicht. pro-life, willst du uns damit sagen, Katharina Schulze. Lebensbejahend, aber halt nicht für die jungen Leute, die sie wegen Marihuana-Genuss hinter Gitter gebracht hat und dort länger gehalten hat, damit der Staat Kalifornien mehr Geld an ihnen Ja, und verdienen darüber hat sie doch auch gelacht, als sie das irgendwie mal erzählt hat. konnte. Ja, Katharina, schon Und ich habe komisch, ne? gelesen, es ist rassistisch, ihren Namen falsch auszusprechen irgendwie. Ja, sicher. Dann sagen wir halt nur noch die Vize. Kalima! Kalima! Luna. Kamela. Oh, Helge von nicht Lotz hat auch Ehre. mal wieder rumgerotzt. Ja, und der Trump wohnt auch gerade wieder mietfrei in sämtlichen Köpfen. Der hat jetzt die Woche über irgendwie irgendwelchen Christen gesagt, sie sollten ausnahmsweise mal zur Wahl gehen und nur das eine Mal für ihn. Das würde schon reichen. Und Und dann hat er noch gesagt, den nächsten braucht er dann auch nicht mehr wählen, dann ist alles geregelt, da ist dann nichts mehr so wichtig oder so. ja, Jetzt genau. macht die Presse schon da draus, dass er irgendwie den, keine Ahnung, dass die ewige Diktatur einführen soll Genau. oder Die so. deutsche Presse vor allem. Ja, und deutsche Politiker natürlich. Ja. Und ich meine, es könnte ja auch so interpretiert werden, dass du sagst, wenn ihr jetzt nicht mich wählt, braucht ihr nach 2024 gar nicht mehr wählen, weil dann wird der Deep State sich fest installiert haben. Ja, Ja, oder es dass gibt es hier halt eben verschiedene heißt, beim Arten, wo man. nächsten Mal ist es dann wieder egal, weil wir machen ja jetzt so einen guten Job, dass die Leute alle zur Vernunft kommen oder so. Ja, oder wir regeln die Dinge so gut, dass man nicht mehr unbedingt wählen muss. So. Das wäre Ja, auch mal eben. schön, eigentlich, ne? Ja. Ja, der Oscar bestätigt auch nochmal das mit dem Siegelkopf und ich habe das in der Zwischenzeit auch nochmal geprüft. Das war der Mann Okay. mit dem pflanzenförmigen Sprengstoff. Fantastisch. Ja, stimmt. Ja, gut, und natürlich muss man das hier auch auf unsere Leute beziehen, ne? Weil das ist ja eine schöne Angriffsfläche, um den Leuten zu sagen, hier, ja, ihr habt heute noch nicht euren täglichen 5 Minuten Hass gegen Herrn Trump losgelassen und deswegen seid ihr ja quasi Demokratiefeinde. Und Herr von Lotz schreibt hier, die Milde mancher deutscher Konservativer und Libertärer mit dem Demokratieverächter Putschisten. Das kannst du alles hier, das geht alles, ne? Das ist keine Verschwörungstheorie und so. Putschisten, Und was sind Putin-Fan, Putschisten? ne? Das ist auch Oh mein Gott. komplett alles belegt, natürlich super. Ist der finale Beweis dafür, ne? Der finale Beweis. Diese Krempel hier, der im Kopf von Konstantin von Notz und seinen Aber Genossen drin wirklich, ist, ey. das ist der So ein paar finale Beweis. Indizien. Jo. Dass gekränkter Stolz und Verlustängste von einer Partei, die überall abrutscht, hier, Grüne Partei, gekränkter Stolz und Verlustängste, den Verstand auffressen können. Gekränkter Stolz und Verlustängste den Verstand auffressen können. Und ja, Spieglein, Spieglein an der diese Wand. ganzen Aber, die sind ja nur, haben ja nur Angst. Wir haben ja gerade gelernt, die Leute haben Angst vorm Lachen von Frauen, haben wir ja gerade gelernt. Aber 5 Minuten Hass nicht mitmachen hier, das ist gekränkter Stolz und Verlustängste, ja. Und da seid ihr dagegen, ne? Also wenn mal was ist, dann, dass die Grünen auf jeden Fall nicht den Stolz von Konservativen irgendwie kränken würden, ne? Niemals im Leben. Oder denen irgendwie Verlustängste einjagen würden, Nein, indem sie irgendwie sagen, unser Land wird sich ändern. Und wisst ihr was? Ich freue mich drauf. es wird religiöser werden. ja, im Gegenteil, so Verlustängste, wenn die wirklich existieren, da ändert sich schon einiges, das glaube ich auch. Ne? Also das würde man viel intensiver merken. Die soll mal abwarten, bis der Großteil der Leute in diesem Land Verlustängste hat. Macht nur so Genau. weiter. Ja. Ach ja, jetzt weiß ich auch wieder, was ich noch raussuchen wollte. Hier der Dings hat wieder einen Prozess gewonnen. Hier Gegen die der, Ataman oder was? Ja, die ja, Ataman hat dann genau. verloren, ne? Ja. Hier von News, wie heißt er? Reichelt. Reichelt, genau. Und ja, aus meiner Sicht aber ein bisschen komisch, weil es ging irgendwie um die Frage, ob Frau Attermann zur Bundesregierung gehört und das gehört sie zumindest nominell nicht. Weil sie ja unabhängig ist und das ist ja auch dieser Faktor, wo sie das drunter angegriffen hat. Und das wurde jetzt Oh. abgelehnt als komplett unbegründet, wobei, ja, also nach dem, was da steht, ist sie halt unabhängig, aber es ist natürlich faktisch so, dass sie ernannt wird von der Regierungsmehrheit auf diese Stelle und deswegen hängt natürlich auch ihr Job davon ab, dass die Regierungsmehrheit der Meinung ist, dass sie dafür die richtige ist. Und insofern könnte man das schon sagen, dass sie davon jetzt nicht unabhängig ist von der Regierungsmeinung. Nö, glaube ich auch. Also. Ja. Aber so ganz klar ist das auch nicht. Also ich finde das komisch, dass sie dann sagen, es ist Ja, komplett eigentlich ist unbegründet. ihre Stellung davon abhängig und nicht ihre Arbeit, sagen wir mal so. Aber ich glaube nicht, dass sie die Arbeit machen kann, wie sie will, ohne ihre Stellung zu gefährden, sagen wir mal so. Ne? Dann, Ja, das das ist, im ist Endeffekt hängt sicherlich das schon nicht, irgendwie ja. zusammen halt. Ne? Ja, genau, das fand ich auch wieder komisch. Aber deutsches Äußerungsrecht, ja. Die ist ja schon ein paar Wochen alt, aber das weiß ich, wie mich noch dran erinnert. Das ist ja der YouTube-Kanal von dem Eric Kane von Forbes. Der macht ja so ganz gute Medienkritiken und auch zu Computerspielen und so. Gibt es ja auch schon seit der Gamergate-Zeit, hat er auch ein paar vernünftige Sachen schon geschrieben gehabt. Und legt sich auch regelmäßig an mit irgendwelchen Social Justice-Leuten. Und der hat hier quasi so eine Art Review gemacht für dieses eine Video von diesem Lincoln Project, wo es um dieses Projekt 20, was war es, 2025 oder so? Sagt mir jetzt gar nichts, LinkedIn-Projekt. Ja, das ist doch, das sind angeblich irgendwelche Republikaner, die was gegen Trump haben. Und dann immer so verschwörungstheoretische Sachen veröffentlicht haben, schon bei der ersten Amtszeit von ihm. Und ja, unter anderem auch irgendwelche Leute irgendwie bekannt gemacht haben, wer die wirklich sind und so, dass solche Sachen, also irgendwelche Schmiertaktiken da auch irgendwie betrieben haben. Von irgendwelchen, oder gegen irgendwelche, ach, was war es, irgendwelche Anwälte von ihm irgendwie vorgegangen sind, Leute, solche Sachen, also auch so zwielichtiges Zeug. Aber halt gefeiert wurden von irgendwelchen Höllenaufsichten und so, weil es sind ja Leute, die den Trump nicht mögen. Und die haben jetzt halt so ein verschwörungstheoretisches Video hier gemacht. Und bei diesem Projekt, wo ich jetzt schon wieder diese Jahreszahl vergessen habe, das hatte ich ja letzte Woche auch schon von erzählt, da haben sie sich ja bei hier Frau Illner auch eingeschissen, hier Frau Nukun und Brockschmidt, dass das doch angeblich jetzt hier so viel belegen würde und so, während der deutsche Diplomat gemeint hat, naja, es ist halt irgendwie ein Think Tank, der irgendwas macht, was da hinterher von übrig bleibt und so und was da wirklich der Einfluss davon ist. Das wird sowieso nicht eins zu eins irgendwie so gemacht und das ist halt nicht so wichtig, wie ihr irgendwie meint. Und ja, und mit diesem Video hier halt guckt er sich halt einfach dieses Video an von diesem Lincoln Project und irgendwie halt diese erzähle irgendwie, was da alles dann passieren würde, wenn dieses Projekt irgendwie durchkommt. Und am Ende von dem Video meint er dann so, ja, ich habe da jetzt mal Lust zu gehabt, es ist ja jetzt ein Wahljahr und deswegen mache ich hier mal was. Und dann sagt er so, also der Eric Kane jetzt sagt so, ich mache ja so Kritiken für Fiktion und so und das hier ist auch sowas in der Art. Also kam ihm halt auch so vor, wie so ein Ähnlich wie die ausgedachter Realo. Film oder so. Und so wirkt das auch echt. Aber das ist dieses Ding, wo die Leute halt echt glauben, so, ja, das ist doch der Masterplan hier, der gemacht wird jetzt. Das ist doch jetzt das, was die vorhaben. Na, also wirklich so die verstreiteste Auslegung von irgendwelchen, also auch wieder so mit Verbande gespielt, na, also die Meinung vom Lincoln Project zu irgendwelchen Ergüssen irgendwelcher Thinktanks ist jetzt irgendwie das, was nach diesen Leuten halt definitiv jetzt der Plan von Trump ist, was dann irgendwie seine Policy ist, was jetzt irgendwie gemacht wird von Tag 1 an dann irgendwie. Und nach 3 Monaten dann irgendwie durch ist und danach haben wir keine Demokratie mehr und dann war es das. Und dann Ja, ja klingt nicht sehr wahrscheinlich, aber diese ganzen Ängste, die da geschürt werden, sind ja eh nicht so richtig realistisch. Also diese es Woche gibt auf ja. Twitter auch irgendwer gesagt, so zu diesem Putschversuch, diesem angeblichen, also welche Verbindungen hat denn Trump jetzt? Gut, er ist Präsident, ja, und also ich meine, du brauchst ja, damit du irgendwie putschen kannst, brauchst du ja in diesem ganzen Staatsapparat lauter Verbündete. Und das sagen halt alle diese Leute und selbst die, die jetzt an ihm rumkritisieren, die sagen das ja auch alle, dass er die halt eben nicht hat. Dass er ja diese Truppe von Loyalisten im Staat überhaupt gar nicht hat. Sondern die beklagen sich dann endlos darüber, dass irgendwelche Leute, die ihn wählen, ihn verehren. Aber dass es ja irgendwie unredlich wäre oder so, oder totaler Quatsch ja auch irgendwie wäre, weil ja der Staat sich gar nicht nach ihm richtet. Aber wenn er dann irgendwie der große Putschist irgendwie sein soll oder so, dann passt das wieder alles irgendwie. Dann gehorchen die irgendwie plötzlich alle ihm aufs Wort oder irgendwie so. Also es ergibt halt auch vorne und hinten keinen Sinn. Ja, alle, die so reden, müssen sie irgendwann nochmal beweisen. Und wenn sie das nicht können, dann ändert das auch nichts an den Entscheidungen, die passiert sind. Also an Wahlergebnissen eben oder so. Ne? Wenn sie nicht beweisen können, dass das irgendwie gerickt war, dann können sie es nicht beweisen und dann ändert sich auch das Ergebnis nicht. Peng. Ist nicht. Also die Putschisten, ich weiß nicht, die gehen auch anders vor mit Gewalt eher oder nicht. Dachte ich. Dachte ich. Marvel Comics. Neue X-Men oder was? Ja, das ist ein neues Geschäftsmodell, was Marvel jetzt wohl angeblich nur für eine Ausgabe macht. Immer die erste Ausgabe von den neuen Serien, die jetzt starten. Aber es ist nicht so ganz klar, ob sie das mit dem einmalig sich ausgedacht haben, nachdem es einigen Backlash gab. Nämlich ist es so, dass du auf der letzten Seite des Comics einen QR-Code findest. Den kannst du dann scannen. Und online kannst du dann eine weitere Seite angucken. Was ein bisschen scummy ist, ist, dass es bei den Seiten, die da fehlen, halt nicht um irgendeinen Kleinkram geht, sondern um den ersten Auftritt von Helden oder Villains, die da in der Serie eine große Rolle spielen werden. Das heißt also, im Endeffekt habe ich eine Seite, auf der ein QR-Code ist, wo aber auch genauso gut halt diese Seite sein könnte. Und da haben sich ziemlich viele Leute beschwert. Und hat Gail Simone, die im Moment Uncanny X-Men schreibt und auch sowieso als Social Justice Warrior bekannt ist, hat dann gesagt: Ja, lass das doch. Das ist doch spaßig. Das sind nur kleine Hinweise auf das, was kommt und so. Und die sind ja nur in der ersten Ausgabe. Wie irgendjemand denken könnte, wir würden das weitermachen, das versteht sie gar nicht. Und ich habe es eigentlich mit reingenommen wegen ihrem dritten Tweet, wo sie dann schreibt: Ey Leute, wir versuchen doch diese Bücher nur irgendwie schön, irgendwie spaßig zu machen. Sowas wie Comics früher waren, mit so Sachen von hinter den Kulissen, Mini-Interviews, Briefe, irgendwie sowas, eine Kolumne. Und diesmal haben wir halt diese Bonus-Teaser-Pages drin und das ist alles. Ja, aber ich käme mir trotzdem doof vor, wenn ich halt Geld für die Softbacks ausgebe. Ich habe hier einen ganzen Schrank voll 90er Jahre Softback-Comics, Superheldenkram, als die noch Sinn gemacht haben irgendwie. Und ich würde mich ärgern, wenn ich halt die Softbacks hätte, aber ich muss mir dann noch das Trade Paperback kaufen. Um die gesamte Serie im Endeffekt zu haben, weil einfach Seiten fehlen, weil sie irgend so ein dummes Marketing-Gimmick machen wollten. Und wer weiß, wie lange funktionieren die Codes? Ein Jahr? 10 Jahre? Wer weiß. Und Ja, Comics so waren mal machen die da einen Spaß. Spaß daraus. Ja, ich wollte gerade sagen, andere Wege gibt es nicht, um Spaß damit zu haben. Man könnte auch vielleicht einfach wieder sich auf das konzentrieren, was man früher gemacht hat, Geschichten erzählen, statt zu predigen. Aber nee. Nee, Oder wie lieber mal einen QR-Code aufsetzen. wär's, wenn man eine normale Geschichte macht, komplett in Blau gezeichnet und dann noch eine queere Geschichte komplett in Rot gezeichnet und dann setzt du dir so eine Brille auf. Man macht dann jeweils das Auge zu. In den 90ern, wurde Superman für einige Episoden in eine blaue und eine rote Hälfte gespalten. War vielleicht auch queer. Müssen die mal nachprüfen. Die wissen ja Wahrscheinlich. immer, wenn was queer war. Der Mensch noch. Nee, das war Stereoskopie, ne? Rot und Grün. Stereoskopie. Nicht VR. Erklären statt googeln. Simon Dede Aivi, unsere Hengame der letzten 2 Jahre. Personen aus marginalisierten Gruppen werden manchmal übergriffige Fragen gestellt. Na, könnt ihr euch schon vorstellen, um welche Frage es geht? Ja, wo kommst du her? Na, guck an, der Mammon weiß es sofort. Manchmal bin ich auf Zack. Am besten ist es, sie direkt zu konfrontieren, findet unsere Autorin. Leuten zu sagen, sie sollen etwas googeln, war noch nie eine gute Idee. Das habe ich schon gesagt, meistens aus ehrlicher Müdigkeit. Manchmal muss ich zugeben, weil ich dachte, es sei ein politisches Statement. Damit bin ich nicht allein. Google das mal oder find's selbst heraus, ist eine Standardantwort, die häufig von Betroffenen gegeben wird, um klarzumachen, dass sie nicht die Auskunftsstelle für Diskriminierungsfragen sind. Ich finde es wichtig zu sehen, zu verstehen, woher die Haltung kommt. Manche Fragen sind ignorant und respektlos oder grenzüberschreitend. Keine Person of Color muss auf "Wo kommst du her? Wo kommst du wirklich her?" freundlich Auskunft geben. Selbstverständlich ist es eine Unverschämtheit, Transpersonen zu fragen, ob sie operiert sind. Genauso übergriffig, behinderte Menschen nach ihrer Diagnose zu fragen. Oder eine Muslima, ob die Familie sie zwingt, ihr Kopftuch zu tragen. Es gibt Leute, die schwule Paare fragen, wer von ihnen denn der Mann und wer die Frau in der Beziehung sei. Oder ob sie Was wirklich anderes. Männer sind. Ja, also ich finde es halt schon mal völlig lächerlich, die Frage nach der Herkunft mit einer Frage nach einer medizinischen Diagnose zu vergleichen. Ja. Das eine ist Privatsphäre, das andere ist, kann auch einem, wenn der Mammon jetzt hier bei mir so unterwegs wäre, dann würde der sprechen und würde ich sagen, hier, deine Sprachmelodie klingt aber ganz anders als das gemeine Hessisch, wo kommst du denn her? Und das finde ich eine völlig legitime Frage. Und die Muslime, ob die Familie sie zwingt, einen Kopftuch zu tragen, kommt auf den Kontext an. Wenn ich hier eine verängstigte Frau sitzen sehe, die irgendwie gerade von einem Typen bedroht worden ist, der ihr Bruder ist oder so, weil sie irgendwie mit einem anderen Schüler gesprochen hat, dann kann ich das durchaus fragen, wenn ich eine Bezugsperson zum Beispiel bin. Also es gibt schon viele Leute, die ihre Klischees in ihren Gegenüber so überstülpen und das ist natürlich auch nicht mehr okay. Aber wenn ich nicht antworten will, muss ich auch nicht antworten. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ne? Und bei zwischen Intimfragen und der Frage nach einer möglichen Herkunft oder so, jetzt auch noch Unterschiede, finde ich sowieso. Das ist ja nicht intim oder was. Oder? Auch da kann, wie gesagt, gesagt werden, das geht dich nichts an, möchte ich nicht sagen oder. Ne? Darüber, was an dieser Frage unangemessen ist, hat die jeweilige Community in der Regel schon x-mal aufgeklärt, Mama. Ja, und ich meine, die meisten Leute freuen sich auch, wenn Interesse zeigt in der Beziehung, wie denn ihr Background ist sozusagen. Ja, genau, weil es ist so, zeigt man eben Interesse an anderen Menschen. Wahrscheinlich ist die Frage Teil von so vielen Community-Stand-Up-Sets, dass Betroffene nur noch mit den Augen rollen, wenn sie mal wieder auf einer Bühne für Lacher wiederholt wird. Der Witz ist alt. Und dann plötzlich wird einem die Frage wieder ernst ins Gesicht geworfen und man ist so perplex, dass einem die ganzen schlagfertigen Antworten aus dem Bühnenprogramm nicht mehr einfallen. Jede einzelne dieser Fragen entstand aus einer vorausgehenden Annahme, einem Vorurteil. Sie sind intim und übergriffig. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass viele nicht mehr erklären wollen, und zwar nichts, was mit ihrer Identität und Diskriminierungserfahrungen zu tun hat. Aber anklagen deswegen und rumjammern und die ganze Zeit Geld haben wollen für Vereine und was weiß ich, das könnt ihr, ne? Da seid ihr groß dabei, da kriegt ihr euren Mund gar nicht mehr zu. Doch es gibt auch andere Fragen, die gestellt und beantwortet werden müssen, um weiterzukommen. Wir sollten uns die Mühe machen, die Unterschiede zu erkennen. Ich nehme mir wieder mehr Zeit, Dinge zu erklären und höfliche, aufrichtige Fragen zu beantworten oder einen Literaturtipp zu geben. Ja, war gar nicht so schwer, oder? Ich habe auch viel gelernt und verstanden, wie sich jemand, weil sich jemand die Zeit genommen hat, es mir zu erklären. Wenn ich auf die Nachfrage, warum etwas rassistisch sei, mit Google das mal antworte, kann es im schlimmsten Fall passieren, dass die Person das macht. Sie wird die Antworten finden, die ihr am besten passen. Ich war mal im Gespräch mit einer weißen Mutter, deren weißes Kind sich immer wieder rassistisch gegenüber schwarzen Kids im Kindergarten äußerte. Nachdem ich eine Weile nichts von ihr gehört habe, habe ich nachgehakt. Sie meint, sie hätte mich als schwarze Frau nicht weiter belästigen wollen, hat gegoogelt und oh Wunder rausgefunden, das Verhalten ihres Kindes sei vollkommen natürlich. Tribalismus, ja, Simon. Die Seite wäre zwar esoterisch, aber das ergebe doch Sinn. Ich wünschte, sie hätte mich weiter damit belästigt und nicht eine Suchmaschine bemüht. Ja, das sind die harten Fragen, die sich Taz-Kolumnisten jede Woche stellen oder alle 2 Wochen stellen müssen. Wo In kommst Group oder du Out Group, her? ne? Das ist hier die Frage oder so. Ja, ist ja nicht so viel eingefallen die Woche, ne? Ja, diesmal. Aber die Wokeness ist am Ende. Ja, In das Erinnerung wird bleiben wird spannend. sie als kurioses Artefakt der Popkultur, sagt hier Simon Ingold in der NZZ. Und die Identitätspolitik ist nicht zu vergleichen mit der Frauen- oder Bürgerrechtsbewegung. Mit ihrer Irrfahrt im Gazakrieg hat sich die progressive Bewegung endgültig diskreditiert. Der zweite, also das sind schon mal zwei Sätze, denen man nur zustimmen kann, aber zu der Gesamtthese, dass die Wirkung am Ende ist, ja, weiß ich nicht so genau. Also, es werden hier zwar verschiedene Sachen aufgezählt, aber im Endeffekt, auch der Artikel sagt, es wird sich zeigen, was da jetzt noch weiter passiert. Und so ist es wohl auch. Also, ich sehe da das Ja, Ende es noch entschieden nicht. sich das noch nicht unbedingt an. Weil wenn das Ende schon irgendwie ist, dass man mitbekommt, dass irgendwelche Sachen nicht so richtig gut funktionieren, ja, das ist ja vollkommen klar, dass das scheiße ist und dass da nichts bei rumkommt. Aber ja, solange wie diese Leute institutionelle Macht tragen und von Medien war ja, glaube ich, auch die Rede, das ist ja auch ganz wichtig und da sehe ich auch noch nicht überall so die Kehrtwende. War das, glaube ich, sogar der letzte Absatz irgendwie? Ah ja, genau, hier tangiert sind auch die Medien, vor allem jene, die sich der progressiven Agenda mit Haut und Haar verschrieben haben. Sie haben ihre Unabhängigkeit und journalistische Integrität aufs Spiel gesetzt und verloren, wie ich sagen würde. Die Ja, vielleicht. Vorausschauenden unter ihnen wissen, dass man eine Sau nur einmal schlachten kann und werden sich schleunigst aus ihren selbst angelegten Fesseln befreien. Das sehe ich nicht. Also, es läuft schon seit so vielen Jahren. Die Sturen hingegen werden schmerzhaft erkennen müssen, wie gefährlich es in einem ohnehin herausfordernden Marktumfeld ist, sich ideologisch vereinnahmen zu lassen. Ja, das gilt ja für die Öffentlich-Rechtlichen nicht. Und die werden das weiter vorantreiben bis zum bitteren Ende. Denn ob der Kurs der Wokeness sich je wieder erholen wird, ist mehr als fraglich. Ja. Das kann sein, aber es kann diesen Leuten ja egal sein, ob es populär ist oder nicht. Beim Öffentlich-Rechtlichen zumindest. Das wird sicherlich, es werden die allerletzten sein, die sich davon verabschieden. Wo das hier sicherlich zutrifft, ist, denke ich mal, Axel Springer eher. Ich meine, gut, diese Woche war ja wieder CSD in Berlin, da kommen wir auch gleich noch zu. Da haben sie sich natürlich wieder dahinter geschmissen. Aber bei denen hat sich ja der Ton auch schon wieder so ein bisschen geändert. Bisschen runtergefahren von diesem ursprünglichen, wir stehen fest an der Seite der queeren Community. Aber was die Öffentlich-Rechtlichen angeht, mache ich mir da keine Illusionen, dass es da in nächster Zeit irgendwie die Leute sagen, ja, aber es ist ja Quatsch und die Leute wollen das ja nicht haben. Weil wenn das der Maßstab wäre, dann wären sie schon lange davon abgerückt. Aber bei denen heißt es ja immer nur, ja, wir müssen mal jetzt noch mehr Überzeugungsarbeit leisten. So dieser normale grüne Spruch halt. Wir haben es nicht richtig erklärt oder weiß ich nicht, unsere Kommunikation ist irgendwie falsch. Und wir müssen nur noch penetranter werden und immer weitermachen. Aber wenn die wirklich Deswegen, ja. drohen, also zerschlagen zu werden, dann könnte ich mir auch noch ein paar Angebote vorstellen oder so. Also wir verzichten auf die Hilfe von dies oder jenen Pension oder so. Ob das hilft, weiß ich nicht genau. Ja, da sind wir noch Aber weit von irgendwas sollten sie entfernt. nicht, auf irgendeine Weise sollten sie sich schon bewegen, finde ich, wenn es Wir denn sind da weit hart von kommt. entfernt. Also Im Moment sind wir da weit von in 10 entfernt, oder ja. 20 Jahren vielleicht reden wir darüber. Aber nicht in nächster Zeit nicht. Genau, und wenn da CSD ist in Berlin, dann ist ja auch immer am Worldwide in Hermannsplatz die general Zeit. internationalistische Queer Pride. Okay. Und die hat ja gestern auch stattgefunden. Ja. Und hier haben wir das Plakat dazu mit einer großen, dicken, ja, ist das Ding Melone, also dem Palästinenser Symbol und hier mit der Karte, wo kein Israel mehr drauf ist. Für den antikolonialen, antirassistischen, antikapitalistischen Freiheitskampf. Hände weg von Frieda, was auch immer das ist. Black, Queer, Trans Lives Matter, irgend so eine Flagge aus dem Ausland. Jinjian Azadiya, nee, das könnt ihr direkt vergessen. Also die Mullahs habt ihr da nicht auf eurer Seite. Also Disrupt Tesla, nein, danke. Das Hands of Congo. Dann irgendwie die Fahne von den intersektionalen, intersexuellen. Sink the Rich. Keiner weiß, was das bedeutet. Was? Na, die ist illegal. Was bedeutet das? Ist so? Alles wirklich drauf. Ich habe teilweise einiges nur, was sich reimt oder so, ne? Shutdown Tegel and all camps. Ja. Okay, alle bei euch einquartieren oder wie? Ja, Bulia Institute will live on. Ich will gar nicht wissen, was für ein Institut das ist. Dann haben wir hier das Dreieck. Das ist ja auch irgendwie von der Hamas. Anti-Deutsche sind keine Linken. Wisst ihr Bescheid? Nur Pro-Deutsche sind richtige Linke. Irgendwas Ausländisches, noch irgendwas Ausländisches. Ja. Noch irgendeine ausländische Fahne. No Climate Justice on Stolen Land. Ja. Sahara Libre. All Cops are Borders. Die Kolonial ist auch so bezeichnet. Noch irgendeine ausländische Fahne. Ja. Ja, stimmt. Noch irgendwelche ausländischen Sprüche, Parolen. Sex Work is Work. Reiz Not Rescue und Queer Jews Against Genocide. Ja, super Idee. Ach man. Ja, und das Ganze wurde aufgeteilt in Blöcke. Und die internationale Queerpride hat uns hier aufgeklärt bei Instagram, wo wir hier unseren Blog finden müssen. Und sie sagen, hier oben ist die Covid Safe Air Area. Dann kommt der Disability Justice Block. Dann kommen die Queers for Palestine. Dann kommt der Jewish Block. Dann kommt die Rabeldia Queer Abia Yala. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Dann kommen die Robben Ninjas oder irgendwie so. Dann kommt die Black Resistance Block. Ich will gar nicht wissen, was Resistance bedeutet. Aber ich kann es mir vorstellen. Eine Red Pink Block. Glocke Lateinamericano. Da gibt es bestimmt auch ganz viele von. Dann der armenische Block. Die Armenier müssen eine extra Abteilung haben. Finde ich auch komisch. Der Queer Central North Asian Block. Der Queer South Asians Block. Na, alles schön getrennt. Schöne Trennung hier. Das ist die Wahrheit, einfach so einzelne Lesben oder so. Anti-imperialistische asische Block. Yes, da ist er. Der anarchistische Block. Oh, der geht ganz hinten, ganz als letztes wahrscheinlich. Und dann die Queer Families for Palestine. Die sind ganz am Schluss. Queer Families for Palestine. Warum laufen die nicht bei den Queers for Palestine mit? Das ist so populäre Frauen, jüdische Frauen. Grenzt sich eben gerne ab oder so. Die Queers sind ganz vorne und die Queer Families sind ganz hinten. Ja, damit sie zu viel Puffer dazwischen haben, wegen der hohen Aggressionsrate. Warum ist das eigentlich auf der Hermannstraße? Hermann vor allen Dingen auch noch. Ja, ich finde auch den Rominja-Block gut. Also ist ja, glaube ich, für Zigeuner dann, ne? Ja, das darf man nicht sagen. Es sind ja Rom-Ninja. Ach, das darf ich nicht sagen? Nee. Wollte das ja nicht sagen? Sonst kommst du in die queere Hölle. Ah, ich fühle schon ganz warm von unten. Ja, ja. Ja, der Till Amelung sagt, ich formuliere gerade ein paar Gedanken, warum sowas wie Flintifada passiert, denn das war hier nämlich ein Plakat, das wir da auch gehalten haben. Cool, Flintifada. Works. Dreh- und Angelpunkt ist meines Erachtens der in jeder CSD-Saison bemühte Slogan Stonewall was a riot, Ausrufezeichen. Wer das sagt, will damit oft zugleich Kritik am heutigen CSD-Paraden üben, dass sie zu unpolitisch und zu kommerziell seien. In dieser ablehnenden Haltung gegenüber erreichten bürgerrechtlichen Fortschritten steckt etwas zutiefst Regressives, was hochgradig anfällig macht für anti-emanzipatorische Ideologien. Ja, so ist das wohl. Weil diese CSD, den sie da heutzutage haben, da geht es ja auch nur noch um unsere Events, unsere Partys, die wir feiern. Und als guter Antikapitalist kannst du ja keine Party feiern und in der Privatheit deines Zuhauses machen, was du für richtig hältst, sondern da musst du ja kämpfen, ne, für die Überwindung von allem. Und dafür soll das ja ein Vehikel sein. Das Vehikel will man sich dann irgendwie zurückholen, Flintifada. Ja, das hier ist noch ein Video, auf das ich hinweisen möchte, habe ich heute gesehen von Steven Pinker, Denying Human Nature, der hier nochmal sein Buch The Blank Slate, was wir ja auch ganz oft hier schon empfohlen haben, nochmal so ein bisschen rekapituliert und halt sagt, warum das sein kontroverses Buch ist und wo dieses Blank Slate-Denken halt überall anzutreffen ist, nämlich so ziemlich überall. Er gibt ja auch ein Beispiel von dem Herrn Singer, dem Verhaltensbiologen, der ja auch quasi so ein Buch geschrieben hat, wo es um Moral geht, und er meint halt, dass eine von diesen negativen Dingen, warum die Leute halt nicht wahrhaben wollen, dass das menschliche Verhalten auch irgendwo ein evolutionär entstandenes Verhalten ist und nicht nur von der Gesellschaft geprägt. Ja, diese Idee dann ist, dass sie dann sagen, ja, wenn das evolutionär dann ist, dann sagen die Leute alle, ja, dass ich trage keine Verantwortung, das sind meine Gene, die sind schuld, dass ich mich so und so verhalten habe. Und er sagt halt, dass die anderen Leute, die Blank Slate denken, Leute, das ja erst recht internalisiert haben, diese Idee, weil zum Beispiel hier der Skinner gesagt hat, Beyond Freedom and Dignity, das ist ein Buch von dem, und dass er da quasi gesagt hat, ja, weil ja alles sowieso nur irgendwie Verhalten halt gelernt ist, sind die Leute ja dann nicht verantwortlich. Dann haben die das ja alles nur gelernt. Und das ist ja auch das, was wir halt hier immer wieder hören mit, ja, die Gesellschaft und die Struktur und so weiter und so fort. Ja, genau, die haben das so sehr verinnerlicht, dass sie da machtlos entgegen, dass sie eben von einer Gegenseite verlangen, dass sie sich ändern. Ne? Können selbst nichts machen. Wir brauchen irgendwie jemand, der sie in die Richtung schubst oder so. Also. Ja, dass man die Strukturen halt verändert, dass man die Gesellschaft verändert, dass die Gesellschaft dann die Leute verändert, ja. So in letzter Konsequenz. Aber dass das quasi zuerst kommt, weil das ja alles andere nur prägt und deswegen halt eben auch der Kapitalismus und die Sachen, die ja unser Verhalten hier halt komplett verdreht und verzogen haben und so. Ja. Genau, und ja, aber das ist halt ein wichtiger Einwand natürlich, dass also dieser Kritikpunkt, der vermeintliche, dass sich die Leute dann darauf berufen würden, so, ja, das ist ja nur meine Natur und deswegen verhalte ich mich halt so, dass der ja gerade bei dem Blank Slate-Denken komplett auf Steroiden gedreht wird. Ja. Dieses dass man nicht dafür verantwortlich ist, was man irgendwie tut und so. Ja. Und auf irgendeinem Level mag das ja auch immer so sein, dass man nicht komplett frei ist in den Sachen, die man tut, aber man kann ja halt nicht mehr machen, als das irgendwie probieren zu reflektieren und probieren zu hinterfragen und probieren halt seinen State of Mind ein bisschen zu verändern. Da gibt es ja auf jeden Fall schon Möglichkeiten, zum Beispiel gesundes Leben oder so, sich nicht andauernd betäuben. Das macht ja schon was mit der Wahrnehmung im Kopf und so. Ja klar, wenn ich irgendwas partout nicht wegkriege, dann ist es da doch genetisch oder so. Also die Möglichkeiten bestehen eben beide. Und ja, man kann sein Verhalten zwar beeinflussen, aber seine Genetik eben nicht. Ja, man hat dann nur begrenzten Einfluss, das sollte man vielleicht auch ein bisschen locker nehmen. Mut zur Lücke, ne? Sag ich ja immer. Ja, guck mir mal an. Genau, weil wir ja so viel Einfluss haben mit unserer Sprache auf andere Menschen, dürfen Pflanzennamen auch nicht mehr rassistisch sein. Die rassistische Pflanzenname, das ist vielleicht nicht jedem klar, das ist das Wort Kafra. Ja, wird hier beschrieben in dem Artikel. Und das Wort Kafra, damit das unrassistisch wird, da braucht man nur den ersten Buchstaben weglassen, dann ist das Afra und steht für afrikanisch oder so. Und das andere ist eigentlich eine Beleidigung, Kafra. Kaffee hätte ich jetzt mir was, aber gut. Ist da eben nur angeblich eine Beleidigung. Deswegen werden jetzt die Namen von diversen 200, glaube ich, Pflanzen etwa verändert von Kaffra auf Afra. Und bisher war es das so. Sie haben, glaube ich, dann noch eine Gruppe eingerichtet, die sich mit weiteren möglichen Benachteiligungen durch Pflanzennamen beschäftigen könnte. Ja, Kaffra, wir haben was gelernt, ne? Oh, den habe ich nicht gelesen, ey. China lässt deutsche Maschinenbauer in aller Stille sterben. Denn das wäre ein Archivartikel, glaube ich, ne? Beziehungsweise ein Bezahlartikel, den konnte ich nur im Archiv lesen. Kann ich mal eben reingucken. Ja, ich habe mir mal gelesen. Also es geht halt darum, dieses Thema, was wir ja ständig hier haben, dass die Chinesen mit allen möglichen Dazugeld ihre Produkte konkurrenzlos machen. Und jetzt wird dagegen geklagt wohl von deutschen Maschinenbauern, weil irgendwie dieser chinesische Osinoboom 25 Kilometer westlich der zentralchinesischen Stadt Changsha, die stellen irgendwie Hebebühnen und sowas her und sind in China halt ziemlich groß und jetzt auch Global Player, und deutsche Maschinenbauer machen sich halt Sorgen darum, dass die jetzt hier bald alles platt machen, weil sie wohl jede Menge Geld vom chinesischen Staat dazu kriegen, um halt konkurrenzlos zu sein. Also die Preise so zu haben, dass da halt keiner mit konkurrieren kann, der dann nicht auch komplett subventioniert wird. Und sie haben aber Angst, und dieser Verband hat ihnen auch vor Jahren schon empfohlen, sich zu überlegen, wie abhängig sie vom Geschäft in China werden wollen. War eine schöne Formulierung. Der Verband sei häufig auf Unverständnis gestoßen, sagt Ackermann, ja. Also das ist halt dieses Ding, die Leute haben halt die Dollarzeichen oder Eurozeichen oder Yenzeichen im Kopf. Und dass es den Chinesen um ganz andere Sachen geht als nur um wirtschaftlichen Erfolg, das ist den Leuten halt gar nicht so klar. Ja, der Einzelne sieht sich vielleicht auch nicht in der Verantwortung, was auf übergeordneter Ebene. Aber jetzt haben sie halt Angst und wollen wegen Anti-Dumping-Verfahren halt einleiten gegen die. Aber es wird halt dazu führen, dass sie dann sich vom chinesischen Markt verabschieden können, wahrscheinlich diese Firmen, weil ja dann natürlich aus Vergeltungen, die dann sagen, ja, dann könnt ihr bei uns ja auch nicht mehr verkaufen. Aber ich sag, das muss man halt hinnehmen, also. Ja, so ein bisschen die Erzählung mit den Windrädern, ne? Dass die Windräder so massiv unterstützt hätten und dann wären die eben billiger gewesen als unsere. Was tun die? Unsere, und dann, das nicht hätten. Ah. Das tun die. Ja, ich habe das auch anders gehört. Dass, also klar, die unterstützen das auch. Wir machen auch ein bisschen Protektionismus, dass das eben, ja, dass die auch eben effizienter gewesen sind zu der Zeit, als es mit den Solarmodulen war das, also nicht mit den Windrädern. Als da sich praktisch der deutsche Markt den Luftlauf aufgelöst hat, sollen Effizienzgewinne vor allen Dingen gewesen sein und nicht politischer Protektionismus. Aber das kann ich gerne nochmal nachlesen. Der Christian Fuchs schreibt hier von einem Lobbyismus-Experiment, das es so noch nie gegeben hat. Wir sind in die Rolle von Lobbyisten geschlüpft, um zu zeigen, wie Wirtschaftsvertreter versuchen, Politiker zu beeinflussen. Ja, jetzt haben sie da ordentlich recherchiert, 1,5 Jahre an der Kammer im Bundestag und in Privatclubs. Und ja, was sie gekriegt haben, waren so, ich glaube, 2 oder 3 Kontakte, die sich mit ihnen auch getroffen hätten zum Informationstausch. Ex-Politiker, die jetzt hätte ihr altes Netzwerk irgendwie dann irgendwelche Leute anrufen können, die mal für sie gearbeitet haben und sagen irgendwie so, ja kannst du nicht mal dich mit dem und dem treffen? Das ist die große Recherche hier. Ja, ich fand es auch ein bisschen unspektakulär. Also es waren auch eine ganze Menge Leute, die eben sich nicht verabreden wollten, die nichts machen wollten, die nicht von Lobbyisten besucht werden wollten. Ja, vor allen Dingen die Leute, die jetzt aktuell halt noch an der Regierung sind. Genau. Sie haben von der Ampel nicht einen gepackt gekriegt. Aber es wird hier noch groß und breit gesagt, ja, die Linke hat direkt gar nicht uns geantwortet. Und der Schröder hat uns nur gesagt, obwohl ich gerne rauche, früher habe ich kein Interesse. Das ist ja genau so eine Fake-Geschichte um eine E-Zigarette, die, keine Ahnung, die Geld brauchten oder was, ne? Ja, dann hätte aber berichtet, dass sie sich das teuer bezahlen lassen. Wenn sie, irgendwas. Wenn sie ihr Netzwerk aufmachen, ja genau. Und den haben sie gekriegt, den Niebel, den ehemaligen FDP-Politiker, aber der hat halt eine Firma, wo er halt seine Kontakte halt nutzt. Und der hat halt gesagt, gib mir Geld, dann nutze ich meine Kontakte. Ne? Ja, toll. Riesen Recherche. Ja, den Einfluss, den deine Lobbyisten haben, den haben sie jetzt nicht so einwandfrei nachgewiesen. Und darum wäre es ja im Prinzip gegangen. Ja, Der dann wenn Typ du hat das bist. nicht verteidigt, sondern dass sie eben lange recherchiert haben und jetzt gut, und zwar ergebnisoffen. Und wenn dann eben Ergebnis kein offen, ja. Ergebnis Spektakuläres rauskäme, dann wäre das jetzt auch nicht, um ihn negativ zu bewerten, aber oder für die Recherche eben schlecht zu Das wird bewerten. doch Aber skandalisiert ja, hier es kam eben schon. nichts, ne? Ja, versuchen Sie jedenfalls. Weil irgendwelche Leute mit Charles Bergmann irgendwie, das war ja der Herr Scharping, der sich dann den verbieten wollte, irgendwie darüber zu reden oder so. Ja, und dann haben sie halt irgendwie den einen Typen von der AfD dazu gekriegt, dass er eine Anfrage dann gestellt hat in Ja, ihrem genau. Sinne. Eine Anfrage. Also einfach nur eine Anfrage, liebe Bundesregierung, was ist denn dran an diesen und jenen Sachen? Und die haben gesagt, da ist nichts dran. Und jetzt gab es hier die Veröffentlichung, Regierung plant keine höhere Tabaksteuer. Die Nichtmeldung. Ja. Die Aber dafür Nichtlust. feiern sie sich ja dann auch, weil die Lobby hat es geschafft, dass die AfD irgendwie fragt, ja, gibt es denn jetzt eine höhere Tabaksteuer? Das habt ihr jetzt geschafft und da seid ihr jetzt stolz drauf und das ist dann der Erfolg des Lobbyismus, oder wie? Ja, lol. Probiert es nochmal mit Antifa. Geht mal zu irgendwelchen Leuten hin und sagt, hier, wir sind von der Antifa. Könnt ihr mal irgendwie dafür sorgen, dass wir hier finanziert werden? Wie wär's denn mal damit? So undercover. Und dann mal gucken, ob da die Türen offen oder zu sind. Und wie viel man dann da Fragen gestellt kriegt und wie viel Geld dann da läuft. Das wäre doch mal eine Idee, oder, Herr Fuchs? Wie wäre es noch bei Karl Koch? Der ist doch einmal in der russischen Botschaft und hat gesagt, ich kann einen Computer knacken oder so. Ist Interesse dran? Und dann haben sie eine Viertelstunde warten lassen und dann hatten sie Interesse oder so. Naja, auch nicht schlecht, die Story. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen dreist sein, dann geht das schon. Telepolis berichtet über die Staatsanwältin, die die Cum-Ex-Klage angeschoben hat, ja, wie im Wesentlichen. Und die hatte ja vor einer Weile ihren Job hingeschmissen, weil die Klage ja auch nicht vorwärts ging und so weiter. Das sind die Leute, die da Geld abgezogen hatten, auf ihrem abgezogenen Geld weiterhin sitzen. Und das hat ja wohl alles nicht so gepasst. Und wie gesagt, da hat sie dann den Job hingeschmissen und kommt jetzt mit einer Klage, einer eigenen Klage, ja hier gegen Finanzlobby und Regierung heißt es. Ja, das kann man sicher gespannt sein. Die hat sich einiges in der Hinterhand an Informationen, an Wissen, an auch voll vielleicht Überlegungen, wie sie da denen beikommen kann oder so. Das Ding ist noch nicht vorbei und das wird vielleicht nochmal ein bisschen spannender, als es eben die ganze Zeit war. Cum-Ex, Cum-Cum-Geschäfte gab es auch. Die sind wieder rückabgewickelt worden wohl. Aber diese ganzen Cum-Ex-Geschichten, das sind irgendwie Hunderte von Millionen. Das schwelt noch so ein bisschen vor sich hin. Wir wollten das ja wohl, glaube ich, auch. Ja, deswegen ist sie ja auch mit ab. Das war einer der Gründe, warum sie auch abgehauen ist, weil die wollten das jetzt nicht groß weiterverfolgen, also ursprünglich. Ja, und mit ihrer neuen Klage willst du sie zwingen, ja, da weiter Stellung zu beziehen und so weiter. Gucken, was da noch alles ans Licht kommt. Ich bin da schon sehr gespannt. Boah, Hilka. Ja, das ist auch eine Sache. Da kommt einer mit einer Verschwörungstheorie. Die europäische EU, also die EU, möchte eine zentrale Datenbank über Vermögensdatenbank anlegen, um, keine Ahnung, die Leute abzuziehen wahrscheinlich oder so. Und dann kommt die EU und sagt, nee, stimmt nicht. Ja, kann sein, dass das nicht Ja, stimmt, die ne? Leute abzuziehen, das ist ja das übliche Ding von wegen die Geldwäsche und so und Terrorfinanzierung und solche Sachen. Ja, also ungefähr. Und jetzt haben sie auch das mit den Neubewertungen von Immobilien hier im Osten schon angeleiert. Also auf mich macht das immer den Eindruck, wenn die so genau Bescheid wissen wollen, dass sie dann eine Kriegswirtschaft einführen wollen. Aber es ist ja eben auch nur eine Verschwörungstheorie. Sie planen ja nichts, haben sie gesagt, keine zentrale Datenbank. Ich glaube, in Deutschland ist es auch ein bisschen noch mal ein bisschen unbeliebter als in anderen Ländern mit diesen zentralen Datenbanken. Ja, aber sie wollen es, planen es ja dann doch nicht oder so. Gucken, ob das auch stimmt auf Dauer oder ob sie es dann demnächst mal planen. Also, ja. Sind da selber gerade was am Planen dran, ne? Biogasanlage, ich weiß gar nicht mehr so genau, was das war. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre eigentlich für diese Spritgeschichten, aber es ist ja E10, ne? Auf jeden Fall wird die Förderung da jetzt eingestellt. Und der Typ von Agrar heute hat mal ja, eine kleine E-Mail-Rundfrage gemacht bei den Betreibern von Energie- und Das ist Biogasanlagen. eine Frau von Agrar heute. Oder sie? Ja, gut. Ah ja, hier Frau Schüderer, genau. Und die meisten haben wohl gesagt, dass sie da eben jetzt keine Verwendung mehr für hatten, vor allem kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr, wenn die Förderung wegfällt. Also fällt auch die Technik weg. So ähnlich läuft es ja bei den E-Autos auch. Ja, Förderung ist eben, zeigt nur eigentlich, dass da, also häufig, dass das Geschäft nicht von alleine läuft. Ne? Jetzt ist die Förderung weg, dann läuft es eben nicht mehr. Ja, und ich weiß nicht, ob die dann Plus gemacht haben, die Betreiber am Ende, ob die das alles kratzt oder nicht. Aber aufbauen, abbauen, abbauen, aufbauen, ist ja irgendwie auch ein bisschen blödsinnig. Warum kann man das nicht weiter fördern oder warum macht man das nicht so, dass es eben sich lohnt? Ne? Komisch. Ja, grüne Politik halt. Ja. Ja, die Biodiversitätskrise, da sind jetzt diesen, da streiten sich die Wissenschaftler sozusagen. Die einen sagen, ja, wir brauchen ja Biodiversität, was sicher richtig ist. Und die anderen sagen, ja, sicher brauchen wir auch, aber nicht unbedingt auf dem Feld, also in der Landwirtschaft. Und da, ja, ist hier ein Artikel von NZZ, die das ganze Thema mal ein bisschen beschreibt und vor allen Dingen eine wesentliche oder bekannt gewordene Stimme jetzt gegen diese Panikmacherei, den großen Pessimismus, wie es im Titel steht, mal zu Wort kommen lässt. Und ja, das ist auf jeden Fall, wenn man da interessiert ist, ganz erhellend. Wer auch mal von Biodiversitätskrise redet, ist ja dieser Benecke, ne, der redet den Leuten dann immer ein, dass das irgendwie, ja, dass sie alles recht hätten, sozusagen, sich auf die Straße zu setzen, alles zu blockieren, wegen der bösen Biodiversitätskrise. Ja, ein allgemeines Insektensterben ist auch nicht unbedingt belegt. Ja, man kann natürlich sehen, dass irgendwie auf den Feldern und so weiter weniger Insekten sind, aber es soll ja auch so sein. Die sollen ja eben, das sind ja auch im Prinzip Schädlinge für die, für diese Crops und so. Es gibt eben immer noch ganz schön viel Zeug in einer Großstadt. Ist das auch nicht gerade weniger geworden. Meine, wenn hier der ganze Wohlstandsmüll rumliegt und dass die Tiere dann auch kommen, weil die kleinen Tiere wollen sich das holen, ist ja nicht neu. Ne? Ja, richtig. In den vielen Jahren Forschung, auch was eben Verschwinden von Insekten und so weiter angeht, haben sie noch keine eindeutigen Ergebnisse hervorgebracht. Es ist immer noch nicht eindeutig geklärt, weil die Studien so gemacht sind, dass da unterschiedliche Mengen oder unterschiedliche Orte von Biomaterial dann gemessen werden oder bewertet werden. Und ja, das ist alles eben nicht, ist noch nicht gut genug, sagen wir mal so. Ne? Noch nicht eindeutig genug. Mir hat mal einer gesagt, wir wissen das hinreichend genau. Ja, was ist das? Ne? Was ist das hinreichend genau? So für welche Anforderungen ist hinreichend das genau oder genau genug oder so? Dass wir, was wir so wissen bisher über diese ganzen Dinge. Also um große Konsequenzen zu ziehen, ja, vielleicht noch nicht genug eben. Ne? Und das ist hier einer der vielen Artikel, die das so ein bisschen mitteilen, die das so ein bisschen mitbringen. Dass die ganzen Sachen doch alles ein bisschen komplexer, schwieriger sind, als sie uns dann teilweise vorgegaukelt werden. Ne? Ja, wo es auch jetzt wahrscheinlich Haisterben gibt es an der brasilianischen Küste. Da haben sie jetzt nämlich laut Sky News, ist ja irgendwie so ein Tabloid, sind die positiv auf Kokain getestet worden. Also nach Kokainbär gibt es jetzt auch Kokainhai. Ich darf mir kurz nachfragen, war das irgendwie PCR-Test oder so? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Okay. Wenn da irgendein Schmuggler seine Ware über Bord geschmissen hat, in deren Habitat. In Brasilien. Ja gut, die irgendwie. Gibt's da auch? Die Schmuggler gibt es überall, oder? Ja, Kolumbien ist nebenan, ne? Da gehen wahrscheinlich viele Wege irgendwie raus. Ja, aber die Haie kennen keine Grenzen, also. Das kann natürlich sein, ja. Da kommt dazu, ne? Aber die kennen schon Grenzen zwischen Land und Wasser, ne? Nicht mehr nach Kokain. Möglicherweise, oh, ich bin der Stärkste, der Geilste, jetzt gehe ich erstmal an Land. So der Hai. Ja, ist noch nicht besonders groß, der Hai, wie man hier sieht. Der Andara fragt, ob Haie denn überhaupt eine Nase haben. Es gibt auch kleine Haie. Ja, aber die sind ganz schön high, dann die Haie. Und so wie der Nase ist ja, wenn er den Hai in der Nase fasst, dann greift er dich nicht an. Ne? Und da stand, as much as 100 times higher sind die Haie so. Das arme Tier. Schadenausschlag, okay. Lasst die Finger von den Drogen, Kinder. Die zerstören euer Leben. Auch wenn ein schöner Shark vorne drauf ist. Nicht in den Mund nehmen, das Ding. Nach dem super scharfen Chip und dem super salzigen Chip, jetzt der super wachmachende Chip, oder was? Als Mut Pro. Das ist der Shark. Tja. Wie kommt man darauf, den Hai auf Kokain zu testen, fragt Chrissy, ja. Gute Frage, ja. Wie kommt man darauf, die Papaya auf Covid zu testen, ne? Weil man es kann. Geben. Genau. Das ist bei den Haien genauso. So, was machen wir in den nächsten 2 Stunden jetzt noch? Ja, weiß ich nicht. Irgendein Unsinn. Ja, was spielen? Olympic Games spielen oder so. Decathlon. Winter Games. Und Summer Games auf dem C64. Ja, genau. Da geht aber der Joystick schnell kaputt. Ah, ja, vor allem, also beide von den Spielen haben 1-2 Disziplinen, die Spaß machen, aber dafür sind mindestens für jede, die Spaß macht, sind da 2 dabei, die völliger Grütze sind auf heutiger Sicht. Kenan Neophyt sagt, das wurde entdeckt, weil die Tiere im Kreis geschwommen sind, die Haie, wie bekloppt. Mhm. Redet über Price. Ist ein bisschen schwierig im Moment. Von Price haben wir in letzter Zeit wenig gehört, weil wir uns auch freuen, von ihm mal wieder eine Nachricht zu bekommen. Wenn du uns hörst, Price, melde dich doch einfach. Ja. Komm vorbei. Vielleicht habe ich nächste Woche mal einen Artikel von meinem Blog da. Aber kann da noch ein bisschen Zeit gehen um amerikanische Wahl. Ich habe mir was geschrieben, was immer noch aktuell ist, würde ich mal. Das heißt, du kannst bis November dir noch Zeit lassen. Ja, könnte ich auch, genau. Können wir eine Sondersendung vielleicht oder nacherstellen. Das war mal Hindsight, das immer am besten. Hindsight? Hindsight, ja. Also hinterher ist man immer schlauer, zu Deutsch. Achso, ja, genau. Das stimmt noch nicht. Captain Hindsight. Ja, dann genieße ich mal meinen Sonntag genießen, wa? Lasst euch nicht gehen, ne? Geht in den Wald und so. Feiert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mammon-Magazin, denn das ist sehr gut und ich habe mir erzählen lassen, da erscheint bald wieder ein neuer Blog-Eintrag. Mhm. Donnerstag, was ist mit Donnerstag, wird hier gefragt. Weiß ich nicht. Donnerstag ist der Tag nach Mittwoch. Ich glaube schon. Das heißt, es ist ganz schön gutes Wetter, glaube ich. Ne? Was haben Sie jetzt letzte Woche auch schon gesagt, glaube ich. Die Wettervorhersage wird nicht gerade besser in letzter Zeit. Die warme Phase ist ja schon dreimal verschoben, hier habe ich den Eindruck. Donnerstag 30, 28 Grad, ja. Da geht man eh nicht raus, dann war 30 Grad, oder? Ich bin zu allen Standtaten bereit. Wegen mir. Donnerstag. Und der Marion, die hier gerade geschrieben hat im Chat, dass sie morgen eine OP wegen Brustkrebs hat. Nur die besten Wünsche. Eine schnelle Genesung und einen erfolgreichen Eingriff. Es hat sich schon was verändert. Also früher waren die Leute irgendwie, konntest du eigentlich in einer Krebsratte abschreiben. Ich erinnere mich jetzt an den Tim Kellner, der hatte irgendwie so eine Phase, wo er dann ein bisschen Chemo gekriegt hat. 2 Monate länger hat das aber nicht gedauert. Das ist ja trotzdem. Du musst ja dann irgendwie mit dem Damoklesschwert auch danach leben. Das stimmt natürlich. Ja, ja. Nee, ich will das nicht kleinreden, das wollte ich so nicht sagen. Aber die Hoffnung ist etwas ist heute doch viel berechtigter als früher, sagen wir, dass man da, dass sie das in den Griff kriegen, dass man da weiterlebt und so weiter. Ne? Aber bei Brustkrebs gibt es natürlich noch andere Probleme. Reden wir nächste Woche wieder drüber. Ja, lasst es euch gut gehen und genießt einfach die Zeit, die ihr habt. Solange noch der Sommer da ist. So Themen erinnern einen immer wieder daran, dass die nicht endlos ist. nicht Donnerstag oder Sonntag oder was auch immer. Ja, bei den Weltraumaffen.